Stagnation bedeuten. Das ist die Gleichheit, das ist die Ähnlichkeit zwischen beiden. Zu den Verschiedenheiten, die, wie ich glaube, die spätere Geschichte und auch in die heutige Geschichte mit hineinspielen, gehört allerdings nur die Tatsache, dass sich in Deutschland anhand eines modernen Staates oder moderner Staaten, Einzelstaaten, vorher bereits ein Staatsbewusstsein gebildet hatte. Nicht in Italien, soweit meine Kenntnisse. La concezione dello, la coscienza dello Stato è effettivamente un problema. Io ho visto che è stato in Germania, è stato ristudiato da quella. Bitte. Ein Staatsbewusstsein, das die Einordnung der politischen Parteien, die Erwartung an die politischen Parteien, die Erwartung an den Staat und alle diese Dinge in gewissem Sinne ja schon vorgängig eingrenzt und regelt. Von? Vorgängig eingrenzt und regelt. Ach, höher. A priori. A priori. Per Antizipation. Das hat es in Deutschland gegeben, weil es moderne Staaten gegeben hat, bevor es das Deutsche Reich gegeben hat. Soweit ich sehe, hat es das, ich spreche jetzt vielleicht ein wenig übertrieben, aber hat es das doch in Italien nicht gegeben, und dieses deutsche Staatsbewusstsein war, als das Deutsche Reich entstand, bereits durch über 100 Jahre als gelebte Form in die Bevölkerung bis unten hineingegangen. Bildungssystem und dergleichen mehr. Das sind aber natürlich Dinge, die das tägliche Handeln beeinflussen. Ob Sie das angreifen bei der Frage etwa Verhältnis zur Steuergerechtigkeit, Steuerehrlichkeit oder die Grundfrage, was ist eine Partei für Deutschland, waren Partei im Grundsatz, alle waren stark geeignete Parteien. Nicht Parteien, die auf die Macht zugreifen. Man kann diese Dinge, Staatsbewusstsein, ich habe das hier nur angeführt, durchspielen. Wenn das fehlt, dann würde ich meinen, ist natürlich die Resistenz da, sind die Befreiungskomitees, ist der Jakobinismus, ich finde das sehr eindeutig, der hat einen anderen Hintergrund. Und ich glaube, dass das bis heute eine Rolle spielt. Was erwartet der Bürger vom Staat? Wie ordnet er Parteien in ihrer Rolle für den Staat ein? Das geht bis in die täglichen Dinge, das geht bis in die Politik. Eine sehr allgemeine Frage, ich brauche keine Antwort darauf. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass meiner Überzeugung nach, wenn man in diesem Vergleich Deutschland-Italien diese Fragen, die heute stehen, behandeln will, man das im Hintergrund hat. Un'osservazione molto importante, la coscienza dello Stato. Ora forse è opportuno precisare, proprio in rapporto ai nostri discorsi e a quello che ha detto anche Moscati ieri, questo, nel movimento cattolico, dei cattolici, non c'era il senso dello Stato. Per una ragione ufficiale, lo Stato era rappresentato da una autorità non riconosciuta, questione romana, eccetera. E in un altro senso, perché nel trapasso da un'autorità all'altra, e poi perché non c'era stata una occasione di parlare con eccesso, parlare con efficacia dello Stato. Però lo Stato, c'era una coscienza dello Stato, c'era in una certa in certi ceti, in classi, che erano quelle rappresentate politicamente. E un'osservazione molto importante di Moscati è stata questa, che una delle funzioni di De Gasperi è stata quella di far accogliere nella struttura dello Stato nuovo la coscienza statale che era proprio rappresentata dai ceti operai. Questo è molto importante, davvero. La Chiesa, non dimentichiamo che la Chiesa era diffidente dello Stato. Ad esempio, in Italia. Il problema, uno degli aspetti interessanti di questa diffidenza della Chiesa rispetto allo Stato era il campo fiscale. In Italia è da poco tempo che appare tra i peccati il non pagare le tasse. Era un concetto, insomma, era una difesa. Il non pagare la tassa rappresentava una delle tante difese dei cittadini come contrabbando. Ora, in questo senso, in Germania c'è stata una soluzione e tanto c'era stata la tradizione regionale, ma però ho l'impressione che i partiti ultraregionali in Germania abbiano agito nel senso di far riconoscere il nuovo Stato, il Reich vero, e poi la Repubblica di Weimar, eccetera. Altro fatto che mi pare che è necessario in tutti questi nostri discorsi aver presente è il sistema elettorale, volta a volta. In che misura il sistema elettorale è universale e in che misura c'è una concreta possibilità di tutti, di tutte le categorie, di tutti i ceti, di farsi sentire. E qui è la mediazione dei partiti, che possono essere una equipe di dirigenti che si serve della base elettorale per finalità che sono della tradizione, e invece partiti di maggior rappresentanza. Se io dovessi fare delle considerazioni come il nostro amico Ali Brandi, direi che l'impressione che ho io della Monarchia Cristiana adesso è un'organizzazione di dirigenti molto presuntuosi, vero? Che arrivano a certe posizioni non tanto perché hanno questo largo, non diciamo consenso, ma larga base di prestigio, ma perché l'hanno solo nel partito. Cominciare, non faccio nomi, vero, ma questa è la mia impressione, che vale poco per niente, però è l'impressione di un uomo che è vissuto dentro e quindi in questo senso, vero, occorre tutto condizionare, occorre limitare ogni affermazione di carattere generale. La generalizzazione è fortemente pericolosa. La generalizzazione in fondo rappresenta il riflesso di una concezione di valori, vero? E siccome lo storico deve tener conto della varietà, della molteplicità, non solo dei fatti ma anche della documentazione, occorre una certa modestia e umiltà. Sì, appunto, volevo un attimo precisare quando diceva il collega Biscioli in questo senso. I cattolici non hanno il senso dello Stato, questo è giusto nel senso... Non hanno, l'avevano, non so, non stiamo andando. Io non sono democristiano, quindi... Devo precisare una cosa. Permettere, usare la parola cattolici significa una generalizzazione troppo vasta. Bisogna dire cattolici, cattolici che conosco io, ecco, questo occorre, secondo me, il concetto fondamentale. Io credo che invece i cattolici non hanno il senso dello Stato unitario. I cattolici nella storia italiana hanno un profondo senso dell'amministrazione locale, dell'autonomia locale, delle articolazioni dello Stato, che mi pare che sia un fatto importante. Non hanno evidentemente, quando si dice i cattolici hanno il senso dello Stato, nel senso generico della parola, si vuol dire ovviamente il fatto che i cattolici hanno una posizione di opposizione allo Stato risorgimentale, allo Stato unitario. Tuttavia non dimentichiamo, i Biscioli queste cose me le insegna naturalmente, sia ben chiaro, non dimentichiamo che proprio nella terra di Biscioli, Caccini per esempio, per non parlare di Sturzo, che il progetto politico dei cattolici dell'età liberale è proprio incentrato tutto in una, non solo in un modello astratto di gestione degli interessi amministrativi, ma anche di esperienze concrete, dico le casse mutue, le banche di mutuo soccorso, i comuni, e quindi questo mi pare che sia un fatto importante, credo, insomma. Non so, o mi sbaglio, credo che sia. Certi cattolici in determinate situazioni si sono comportati in questa maniera, ecco, secondo me, perché si fa presto questo interesse. Ad esempio, parliamo dei cattolici, ma in una prima fase i cosiddetti cattolici sono presentati dalle parrocchie, dalla chiesa, e adesso invece è tutto diverso, vero? E questa la mia opposizione come storico è alle generalizzazioni, che sono enormemente facilitate dalla mentalità sociologica, dalla preoccupazione cioè di spiegare certi avvenimenti, certe istituzioni, certi comportamenti, da certe situazioni. Mi permetto, di, sempre in relazione a questo convegno che è stato di enorme importanza, vero? Di riferire un'osservazione di una personalità di grande rilievo, di Parri, il quale Parri sapete tutti chi è, va bene, un uomo di una, della tradizione laica più notevole del Risorgimento e di, una, di grande prestigio, sentendo questi giovani, giovani ora relatori o non relatori, che davano un'interpretazione degli avvenimenti e dei comportamenti con riferimento alla situazione sociale, a prezzi, salari, riforme economiche, mi ha detto: questa gente non ha il senso della personalità. E se nella storia si ritorna a tenere presente che questa personalità agisce, allora evidentemente l'impostazione è diversa da quella dello studio puramente sociologico, qui in fondo la persona è il riflesso. Ora, la persona è il riflesso, sì, delle circostanze, nel suo comportamento, sulle idee, però anche qualche cosa di autonomo. E questo è uno dei punti più difficili della storiografia, conciliare la persona con l'ambiente. Chiedo scusa se io ho parlato troppo, ma è dei vecchi la tendenza a parlare. Un punto alle 11. Alle una. L'avremmo perduto. Und ich habe das Thema angefasst gewissermaßen aus dem Gesichtspunkt der gegenwärtigen Situation. Wenn wir die Frage stellen, welches waren die Grundlagen der Stabilität in der Ära Adenauer, dann ist das die Hinterseite der Frage, was ist inzwischen abhanden gekommen? Was hat sich geändert? Nach diesen beiden Vorbemerkungen darf ich versuchen, mich an mein Manuskript zu halten. Nicht zu Unrecht genießt die Bundesrepublik Deutschland den Ruf, eine der stabilsten Demokratien der Gegenwart zu sein. Das ist durch wirtschaftliche Erfolge und die soziale Mitbeteiligung an diesen Erfolgen erleichtert worden. So gesehen sind die 30 Jahre Bundesrepublik eine einzige Erfolgsstory. Und doch sichert der wirtschaftliche Erfolg auch bei sozialer Mitbeteiligung nicht schon die Stabilität einer Demokratie, überhaupt irgendeines Gemeinwesens. Viele Politikwissenschaftler meinen, man müsse der sozialen Teilnahme am wirtschaftlichen Erfolg noch die politische Mitbeteiligung hinzufügen, um die Stabilität der Demokratie zu garantieren. Unter diesen Voraussetzungen könnte eine Demokratie eigentlich nur in glücklichen Tagen bei wirtschaftlichen und politischen Erfolgen beständig sein. Aber diese ganze Auffassung von den Grundlagen der Legitimität eines Gemeinwesens ist vordergründig. Sie greift zu kurz. Sie gibt eben für die Frage, was eine gerechte und billige Mitbeteiligung am wirtschaftlichen Erfolg und im politischen Prozess verlangt und ist, keine festen und einsichtigen Regeln. Gerade darum geht es aber in dieser oder jener Form doch heute überall. Darum geht die politische Auseinandersetzung, wie uns die Zeit eindringlich täglich vor Augen führt. Die wirtschaftliche und politische Beteiligung, wie immer sie ausfällt, ist keine hinreichende Garantie der demokratischen Stabilität. Denn sie ist ohne tragende Maßstäbe beliebig hinterfragbar und verschiebbar. Aber ebenso wenig leistet schon eine Verfassung diese Garantie. Gewiss verdankt die Bundesrepublik ihre Stabilität nicht zuletzt der ausgewogenen Verfassung, auf die sie gegründet wurde. Ihren Vätern hatte nach den Erfahrungen der Weimarer Republik eine regierungsfähige parlamentarische Demokratie mit föderativem Aufbau und angemessenen Sicherungen durch strukturelle und funktionale Gewaltenteilung vorgeschwebt. Wenn diese Verfassung in der Geschichte der Bundesrepublik stabilisierend gewirkt hat und so noch wirkt, dann beruht das aber vor allem darauf, dass es in den Anfängen des am grünen Tisch geborenen Gebildes gelang, sie auszufüllen und zum Leben zu erwecken. Also das Vertrauen der Bevölkerung in dieses Staatswesen, das die Bevölkerung nicht selbst eingerichtet hatte, zu gewinnen, den vernünftigen Willen der Wähler zum Sprechen zu bringen, die Energien der gesellschaftlichen Kräfte im Rahmen der Ordnung zur Entfaltung und zur Mitarbeit zu mobilisieren. Und für all dieses war ein gemeinsames Grundverständnis des neuen demokratischen Gemeinwesens nötig, welches überdies in praktische Traditionen gerinnen musste, um wirksam zu werden. Die Bundesrepublik hat aus mancherlei Umständen Halt und Bestand gewonnen. Aber sie hätte Halt und Bestand schwerlich gewinnen können, wenn sie nicht die Grundlage eines gemeinsamen Verständnisses, einen nicht ausbuchstabierbaren Katalog von Grundwerten besessen hätte, der die wirtschaftlichen und sozialen Erfolge wie auch das praktische Gelingen der Verfassung erst ermöglichte. Von diesen praktischen Erfolgen, von dem praktischen Gelingen der Verfassung, welches aus dem Papier ein lebendes und funktionierendes Gebilde werden ließ, zehrt die gerühmte Stabilität der Bundesrepublik noch heute. Noch nicht. Es gibt eine breite Zufriedenheit mit den wirtschaftlichen Daseinsumständen, den sozialen Sicherungen. Es gibt eine funktionierende demokratische Verfassung. Allein es kann nicht übersehen werden, dass der ursprüngliche Konsens, der dieses Gebilde trug, inzwischen Risse und Untiefen aufweist. Die Belastbarkeit des Staates ist nicht mehr über alle Zweifel erhaben, der Bestand der demokratischen Freiheit nicht unbegrenzt gesichert. Selbstzweifel, Irritationen, Kritik, Unbehagen, Ablehnung gehören heute auch zum Bestand der Bundesrepublik. In dieser Lage darf es als angebracht erscheinen, nach den Grundlagen der Bundesrepublik in der Ära Konrad Adenauers zu fragen. Denn so viele Kräfte, Energien und Bereitschaften auch in den Aufbau der Bundesrepublik eingegangen sind und so bedeutend die Beiträge anderer Personen, Gruppen, Mächte und Umstände auch gewesen sind, so haben diese alle doch ihre Stelle in einer Entwicklung gefunden, die vor allem durch Konrad Adenauer geprägt wurde oder jedenfalls in ihm zu sich selbst fand. Ein Zeitgeschichtler mag verfolgen, wie sich dieser Einfluss Adenauers in seinen politischen Entscheidungen entfaltete und verwirklichte. Hier hingegen geht es um jenes Grundverständnis, das die Bundesrepublik in der Ära Adenauers trug und eben auch über seine jeweils umstrittenen einzelnen Entscheidungen hinausreichte. Nicht die Zustimmung zu der näheren eigentlichen Politik Adenauers ist Gegenstand der Betrachtung, sondern jene gemeinsamen Überzeugungen der Bürger, welche das Gemeinwesen sittlich legitimierten und eben dadurch pragmatisch mobilisierten, wie begrenzten. Dieser, wie man heute gerne sagt, Grundkonsens war keine abrufbar bereitliegende, ausgefaltete Idee, die sich ihren Sprecher so oder so gefunden hätte. Denn das ist nur möglich, wenn sich Ideen in langer geschichtlicher Bewegung entfalten, klären und verbreiten. Die Bundesrepublik entstand hingegen wie über Nacht durch Beschluss und in einer Lage, wo es an Orientierungen und sogar an den Voraussetzungen, um öffentliche Meinung sozial abzuklären, fehlte. Denn es fehlte ja erst einmal schon das soziale Gefüge, aus dem sich öffentliche Meinung mittels gesicherter Gruppenzugehörigkeit von unten her vorbildet. Die Verpflanzung von Strömen von Menschen, die Vertreibung aus ihrer Heimat, die Auflösung regionaler Identitäten, die Trennung der Familien- und Verwandtschaftsbeziehungen, die Zerstörung der alten Netze von Berufsbeziehungen und Institutionen, die sonstigen sozialen Einebnungen und Dekompositionen mussten die Meinungsbildung auf den Rahmen des alltäglichen, lokalen, gruppenhaften beschränken, wenn das nicht sowieso die dringenden Nöte gewesen wären. Doch auch jenes kulturelle Gefüge aus Intelligenz, Wissenschaft, Kunst, Presse, das auf einer anderen Ebene für die Erkennung und Behandlung von Problemen und für die Klärung und Aggregierung von Meinung sorgt, war damals zumindest beschränkt, eingeschränkt, eigentlich gar nicht vorhanden. Nämlich einmal durch die Vorbehalte der Besatzungsmächte, zum anderen deshalb, weil die geistige Landkarte der Rangordnungen die Repräsentativität der Äußerungen fraglich blieb. Und weil Meinungen mangels eines Zentrums fraktioniert, zufällig, örtlich, regional Gruppensache waren. Vor allem aber fehlte es ja an einem Minimum an Überlieferungen, zu denen eine Mehrheit hätte stehen können. Welche Vorstellungen von einem Staatswesen man sich nach diesem Ende, das die gesamte Geschichte Deutschlands in den Abgrund gezogen zu haben schien, noch hätte machen können, das wussten die Menschen sich nicht zu beantworten. Und jene vielfach von den Besatzungsmächten angebotene neue Geschichtsmetaphysik, die in dem Nationalsozialismus die konsequente Entfaltung der deutschen Tradition sehen wollte, tat ein Übriges. Kurzum, es gab im Feld der Meinungen und im Gebiet besonders der Staatsvorstellungen keine verlässlichen Strukturen, an die sich Politiker hätten anschließen können. Entgegen damaligen Befürchtungen war das Feld der Möglichkeiten dennoch an den äußeren Grenzen gesichert. Denn obschon man die moralische Abrechnung der Sieger mit dem deutschen Volk und seiner Geschichte für ungerecht, mindestens aber für naiv und unbillig hielt, so stand doch fest, dass man unter keinen Umständen eine Wiederholung des Nationalsozialismus wollte. Und der schweigende Teil des Volkes stand damals im Banne der Überzeugung, welche für kurzer Zeit die verschiedensten Kräfte des Widerstandes, Kommunisten, Kirchen, Sozialdemokraten, Emigranten, Antifaschistengruppen unter der Losung »Nie wieder Hitler« an einen Tisch brachten. Fast ebenso fest aber stand, dass man einen kommunistischen Staat, trotz aller Schalmeienklänge, die teils aus Karlshorst, teils von der Deutschen Kommunistischen Partei, teils von deren intellektuellem Gefolge kamen, nicht wollte, nachdem man das Arbeiterparadies mit eigenen Augen gesehen hatte und in der sowjetischen Besatzungszone in Tätigkeit erlebte. Zwischen diesen Extremen war alles möglich, aber auch nichts vorstellbar. Unter diesen Umständen mussten die Parteien, die nun um Stimmen der Wähler baten, vor einer Aufgabe stehen, die ihnen sonst nicht abverlangt wird. Denn hier, am Neuanfang des politischen Gemeinwesens, entschied sich nicht nur, wer, welche Partei als Sieger an die Macht eines durch gelebte Verfassung, geordnete Institutionen und selbstverständliche Überlieferung schon umschriebenen Staates, eben bloß an dessen vorübergehende Regierung, kam in den politischen Anfängen der am grünen Tisch beschlossenen Bundesrepublik musste sich erst zeigen, welche Art Staat diese Republik sein, auf welchen Grundlagen sie beruhen sollte. Zu den Leistungen, die die Bundesrepublik seit ihren Anfängen bis heute geprägt haben, gehört die Schaffung einer großen Volkspartei, die das Gegengewicht zur Sozialdemokratie bilden und damit auch die Regierungsfähigkeit des parlamentarischen Systems, wenn schon nicht durch ein reines Zweiparteiensystem, so doch durch die Beschränkung der Zahl der Parteien, also verhältnismäßig klare Alternativen und Koalitionslagen, befördern musste. Diese Rolle, welche die CDU damals übernahm, erscheint uns heute selbstverständlich, war es aber damals keineswegs, ja, sie widersprach den herkömmlichen Gruppierungen, ob man es nun von der sozialen Basis der Parteien oder von den geistigen Traditionen der Parteien her betrachtet. Sowohl die SPD wie die FDP griffen auf ein gewisses latentes Wählerpotenzial zurück, das nach Interessen und Herkommen ihren Programmen geneigt sein musste. Also dort bei der SPD vor allem die den Gewerkschaften zuneigende Arbeiterschaft, hier bei der FDP vor allem bestimmte Teile des freiberuflichen, selbstständigen, mittleren Bürgertums und Bauerntums, in beiden Fällen mit Zusätzen einer mehr programmatischen Intelligenz. Demgegenüber war die CDU-CSU ohne Vorbild in der deutschen Parteiengeschichte. Um zu reüssieren, musste sie einmal die Tradition des Zentrums, das eine Vertretung der katholischen Volksteile geblieben war, überwinden. Andererseits allen jenen Gruppen, die in den sozialistischen und liberalistischen Parteien keine Heimat gefunden hatten, eine überzeugende Plattform bieten. Gewiss lag in der damaligen Situation die Gründung einer christlichen Partei aus verschiedenen Gründen nahe. Der eigenen Geschichte entfremdet, können Nachgeborene sich kaum eine Vorstellung von der damaligen Situation machen und wollen es auch nicht mehr. Es ist aber daran zu erinnern, dass Deutschland nicht nur ein zerstörtes Land, sondern auch ein verstörtes Volk war, dass nicht nur die Einheit der Nation und seine Geschichte, nicht nur sein äußeres Hab und Gut, sondern jede Orientierung verloren hatte, die über den Kreis der Sorge für den Tag und der Solidarität mit der Familie hinausging. Nicht die Demütigungen des Besiegten und nicht einmal die Anklagen, welche die von den Siegern beherrschten Nachrichtenmittel, Presse und Rundfunk erhoben, waren der Grund dieser Verstörung. Sie wurzelte vielmehr in dem Entsetzen über die nun erst fassbaren Unmenschlichkeiten des Nationalsozialismus und in dem Erschrecken über die ja nicht gewollte Verkettung von persönlichem Wollen und historischen Ergebnissen. In dieser Lage besaßen die Kirchen einen moralischen Kredit, weil sie zugleich mitgelitten und widerstanden hatten. Ihre Autorität auch über die Interessen von Siegern und Besiegten hinausging. Die Rückbesinnung auf die christliche Botschaft musste sich diesem Volk nahelegen. Und tatsächlich waren die Kirchen ja auch in der ersten Nachkriegszeit voll bis zum Rand. Für eine gemeinsame christliche Partei konnte ferner sprechen, dass sich die Konfessionen nun durch eine ähnliche Tradition des Widerstandes näher fühlen mochten als früher. Da überdies die Kirchen intakte Organisationen und das Vertrauen der westlichen Besatzungsmächte besaßen, mochte sich der Gedanke einer christlichen Partei aufdrängen. Das alles spiegelt sich in einem frühen Rundbrief der regionalen CDU, wo es 1946 hieß, und ich zitiere: Uns alle eint die Überzeugung, dass nur eine Politik aus dem Glauben unser armes, zerrissenes und zerstampftes Vaterland wieder aufs Neue errichten kann. Allein von diesen spontanen, lokalen, regionalen Ansätzen bis zur Partei Adenauers war doch ein weiter Weg. Denn in den einheitlich katholischen Ländern musste eine solche Partei eine konfessionelle Färbung annehmen. Und im Protestantismus fehlten überhaupt die Grundlagen für die Vorstellung einer christlichen Politik. Die soziale Komponente der Politik, die aus mancherlei Gründen schon damals eine bedeutsame Rolle spielte, ließ sich im Umkreis des Protestantismus auch in ein Bekenntnis zum Sozialismus überführen. Überdies war der Erfolg durch die Versuche zur Wiederbelebung des Zentrums gefährdet und sah sich auch sonst der Frage gegenüber, ob unter christlichem Vorzeichen das heterogene Reservoir der nicht schon durch SPD und FDP gebundenen Gruppen überhaupt verbinden ließ. Es gehört zur Leistung des Staatsmannes, dass Adenauer sich den Plänen des Zentrums widersetzte und der sozialen Komponente der Partei, die sich später in den Programmen des Lastenausgleichs, der Sorge für die Flüchtlinge und Vertriebenen, in der dynamischen Rente und allgemein in der sozialen Marktwirtschaft verwirklichte, von vornherein die klare Abgrenzung gegen den Sozialismus verliehen. In welcher Form das noch vor Gründung der Bundesrepublik möglich und nötig war, erfährt man etwa aus Rainer Barzels Schrift Die geistigen Grundlagen der politischen Parteien von 1947, wo es klar heißt, und ich zitiere: Die CDU will alles Christliche einen, um zum Kampf gegen die Gedanken von Marx gerüstet zu sein. So lautete die Parole des ersten Wahlkampfes im Rheinland, die Plakate: Christus oder Marx. So 1947. Mit dieser Formel hat Adenauer seine Wahlkämpfe später nicht geführt und mit dieser Formel hätte er sie später auch nicht erfolgreich führen können. Aber die klare Frontstellung gegen den Marxismus, gegen jede Art von Kollektivismus, hat er von Anfang bis Ende durchgehalten. In seinen Erinnerungen hat Adenauer noch einmal deutlich gemacht, von welchen Grundsätzen für ihn die CDU ausgehen musste. Sie sollte sich auf ethische Fundamente gründen. Deshalb lehnte er strikt den Gedanken, die CDU zu einer christlich firmierenden Sammlungspartei der früheren konservativen und liberalen Gruppen zu machen, ab. Sicher fielen dabei auch pragmatische Gründe ins Gewicht, aber die Entscheidung war grundsätzlicher Natur. Für Adenauer befand sich das deutsche Volk nicht nur in einer äußeren, sondern in einer inneren und geistigen Not, die er wiederholt als die Herrschaft des materialistischen Denkens beschrieb, worunter zugleich der orthodoxe Liberalismus wie der Sozialismus fielen. Die CDU sollte aus dem Geist der christlichen Religion und aus der dadurch mitbestimmten abendländischen Überlieferung eine ethisch und weltanschaulich fundierte Partei sein und eine entsprechende Erneuerung bewirken. Das war der Gedanke einer Volkspartei, die sich auf Gesinnungen und nicht auf Interessen stützte, obschon sie Interessen berücksichtigen musste. Aus dem gleichen Grund hat er sich später geweigert, eine große Koalition einzugehen, welche die entscheidende Frontstellung um pragmatischer Vorteile willen aufgegeben hätte. Diese Frontstellung gegen Marxismus, Kommunismus, Sozialismus und Kollektivismus und auf der anderen Seite gegen den orthodoxen Liberalismus. Diese Frontstellung gegen Marxismus, Kommunismus, Sozialismus und Kollektivismus, die aus der heutigen Lage neue Bestätigung gewinnt, muss man in die damalige Zeit und in die Tradition der deutschen Staatsidee stellen, um sie richtig zu begreifen. Denn es wurde ja bald klar, dass man mit dem Kommunismus jedenfalls nicht unmittelbar als ernste Gefahr in der Bundesrepublik zu rechnen hatte. Die Spitze des Adenauerschen Programms sich also praktisch gegen die Sozialdemokratie als Sozialismus richtete. Die SPD war damals allerdings eine andere Partei als heute. Gewiss nahm sie die Eingliederung der SPD in die SED zum Anlass, ihr Bekenntnis zum demokratischen Sozialismus zu verstärken. Sie war ferner unter Schumacher der leidenschaftliche Anwalt der deutschen Einheit, wovon noch zu sprechen sein wird. Sie stand aber andererseits damals Marx und dem Sozialismus so nahe wie heute nur einige ihrer Gruppierungen. Ihre Führer stammten noch aus der Tradition der reinen Arbeiterpartei und unter dem Einfluss des marxistischen Geschichts- und Gesellschaftsbildes. Ihre Anziehungskraft über das Wählerpotenzial der Interessenvertretung hinaus, also als Mehrheits- und Staatspartei, lag teils in der nationalen Selbstbehauptung, die sich praktisch in der Kritik an den westlichen Besatzungsmächten darstellte, teils in dem Gedanken der Solidarität, die in der Vergesellschaftung der Grundindustrie nur einen äußeren Ausdruck fand. Die Aufhebung der gesellschaftlichen Schranken in einer solidarischen Gemeinschaft hat überall seine natürliche Faszination, besonders aber in Deutschland. Denn wo der Ruf der französischen Revolution nach der Fraternité eine Sehnsucht oder Formel blieb, da hatte Deutschland eine eigene Kultur- und Staatsidee hervorgebracht, die diese Solidarität im Leben der Nation verankerte. Die historischen Ursprünge dieser Tatsache sind ebenso mannigfaltig wie ihre Ausprägungen. Ihren bekanntesten Ausdruck hat diese Idee der Nation als solidarischer Gemeinschaft natürlich in der Bismarckschen Sozialgesetzgebung gefunden, mit der das Deutsche Reich allen anderen Ländern um Jahrzehnte und fast vielmals um ein halbes Jahrhundert voranging. Ernst Fraenkel hat hier nicht zu Unrecht von dem deutschen Beitrag zur westlichen Demokratie gesprochen. Dieser Gedanke der Solidarität und dass der Staat für die Solidarität in einer gewissen Weise zu sorgen habe, ist ein altes deutsches Erbstück. Ich darf Ihnen ein paar Tatsachen nennen, die das ein wenig beleuchten. Oswald Spengler konnte nicht zufällig und unter Beifall sein Buch Preußentum und Sozialismus, nämlich den Sozialismus Bebels und nicht Marx, in eine Reihe stellen. Und nicht zufällig war Ferdinand Tönnies Gemeinschaft und Gesellschaft, ein deutsches Buch, das in andere Sprachen mit seinem Titel kaum übersetzt werden kann, ohne Gemeinschaft als Lehnwort zu übernehmen. Wie gesagt, das alles geht tief in die deutsche Religions- und Gesellschaftsgeschichte und Staatsgeschichte zurück und hängt damit zusammen, dass Deutschland seine kulturelle Identität in einer eigenen Aufklärung fand, abgesetzt von der französischen Aufklärung, die die individualistische und rationalistische Konstruktion von Staat und Gesellschaft, auf die England und vor allem Frankreich sich eingelassen hatten, zurückwies. In mannigfache Facetten von Konfession und Land, Region, von philosophischen und politischen Konzepten gebrochen ist diese Auffassung, dass der Staat eine geistige und sittliche Ordnung besitzen müsse und sich nicht aus den Kompromissen des Eigennutzes und der Willkür der Einzelnen erzeugen lasse, ein Spezifikum der deutschen Staatsauffassung. Der Erfolg des Nationalsozialismus beruhte ganz wesentlich darauf, dass Hitler an diese Auffassung anzuknüpfen verstand. Mit der Aufschrift NSDAP, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, hatte er mit sicherem Gespür die Gleichung für die Unvergleichbarkeiten, für die großen Probleme des 19. Jahrhunderts gefunden. Und es gehört zur Scheeläugigkeit der Bewältigung des Nationalsozialismus so zu tun, als ob die Partei nur nationale Partei geheißen habe. So misslich es Historikern erscheint, mit dem Irrealis des Wenn zu arbeiten, hier möchte ich sagen, wenn damals zwischen dem reinen Wirtschaftsliberalismus und dem Sozialismus, damals 1945, Anfänge der Bundesrepublik, wenn damals zwischen dem reinen Wirtschaftsliberalismus und dem Sozialismus zu entscheiden gewesen wäre, hätte letzterer in der Bundesrepublik das Rennen gemacht. Es war das Verdienst der CDU, ein Konzept zu finden, das den Sozialismus verwarf, aber die Solidarität und damit ein Staatskonzept wahrte und in der entsprechenden Gesetzgebung im Gefolge der deutschen Traditionen verwirklichte. Es war dieses Konzept und natürlich später dessen sichtbarer Erfolg, welches die SPD im Ghetto der reinen Arbeiterpartei und Interessenvertretung hielt und sie, um diesem Schicksal zu entgehen, später zwang, in Godesberg selbst eine soziale Volkspartei zu werden, die auf ihre sozialistischen Dogmen und Illusionen zu verzichten bereit schien. In diesem Sinne hat die CDU über den Kreis ihrer Mitglieder und Wähler hinaus damals Grundlagen für die Bundesrepublik geschaffen, in denen diese Bundesrepublik, in dem die CDU durch ihr Konzept auch die anderen Parteien in Richtungen und zu Grundwerten zwang, die diese sonst wohl nicht angenommen oder entwickelt hätten. Die Position der CDU konkretisierte sich vor allem an zwei Punkten, nämlich einmal an der Frage der Nation. Sie ist schwierig zu behandeln, weil bereits die geschichtliche Erinnerung fehlt, wie einschneidend damals die Entscheidung wirken musste, aus dem verbliebenen Rest des Deutschen Reiches eine eigene Republik herauszulösen und damit ja zweifellos den fraglichen Fortbestand der Nation, mindestens aber deren politische Einheit, noch prekärer zu machen. Mit dem Wechsel der Generationen und dem Wandel der Umstände ist die deutsche Einheit inzwischen an den Rand des Bewusstseins der Bevölkerung wie der Politik geraten. Damals aber lagen die Dinge ganz anders. Schon Gebietsverluste, Gebietsabtretungen, Gebietsverzichte gelten für jede Staatsnation als so gut wie unannehmbar, wenn die italienischen Kollegen etwa an Triest denken. Aber das deutsche Volk sah sich 1945 nicht mit vorerst jedenfalls faktischen territorialen Einbußen, sondern mit einer beispiellosen Zerstückelung der Nation bedroht, mit der man sich nicht abfinden konnte. An der Einheit der Nation festzuhalten, ihre Wiederherstellung zu fordern, das war quer durch die Landschaften, quer durch die Schichten, quer durch die Konfessionen und quer durch die Parteien eine Selbstverständlichkeit. Und die Errichtung der Bundesrepublik konnte nur als Provisorium gelten. Selbst dieser Schritt zum Provisorium freilich war lange umstritten. Und er konnte erst gewagt werden, als deutlich wurde, dass die Einheit der Nation nur unter kommunistischer Hoheit erreicht werden konnte. Es wurde Adenauer damals unter anderem der Separatismus eines Rheinbundes vorgeworfen oder jedenfalls das Nicht-Ausschöpfen der Möglichkeiten in den Verhandlungen mit Moskau. Waren so längere Zeit die Modalitäten der Entscheidung umstritten, so jedenfalls nicht ihr Grundsatz. Freiheit geht vor kommunistischer Einheit. Der andere Punkt, an dem sich die grundsätzliche Haltung der CDU vor allem konkretisierte, der andere Punkt betraf die nähere Auslegung der Freiheit, dieses Vexierbegriffes politischer Gemeinschaft, von dem ja gilt, was La Rochefoucauld gesagt hat, La liberté est un mystère. Freilich findet sich so oder so in den Freiheit findet sich so oder so in den Programmen aller Parteien. Aber wessen Freiheit gemeint ist und wie sie sich versteht, das ist stets das Entscheidende. Für den Liberalismus und Sozialismus, die beiden feindlichen Brüder der Aufklärung, lässt sich die Freiheit am Ende nur an der Vernunft und dem Belieben der Einzelnen festmachen. Diese Parteien sind deshalb ständig unter dem doppelten Zwang, nämlich einerseits jedem Wunsch und allem Belieben der Einzelnen als einer Verwirklichung ihrer Freiheit nachzugeben, oder andererseits diese Einzelnen über ihre eigene Vernunft aufzuklären. Die Freiheit, auf welcher die CDU bestand, war jedoch nicht das Belieben des abstrakten Einzelnen. Vielmehr gingen in diese Forderungen Vorstellungen von einer gewissermaßen vorpolitischen, natürlichen Gesellschaft ein, die in Ehe und Familie ihre sichtbarste und elementarste Form fand. Die erbittertsten Auseinandersetzungen wurden denn auch um das Elternrecht im Punkt Erziehung und Schule und um das Eherecht geführt. Diese, sicher durch die katholische Gesellschaftslehre geprägten Vorstellungen, blieben an vielen Stellen umstritten, in der Bevölkerung umstritten. Von Schumacher, dem damaligen Führer der SPD, fiel in diesem Zusammenhang sogar das böse Wort von der Kirche als der fünften Besatzungsmacht. Aber in einem allgemeineren Sinne konnte diese Auffassung der CDU von der Freiheit in einem vorpolitischen Raum doch auf breite Zustimmung in der Bevölkerung rechnen. Die Beschränkung der Staatsmacht, der Schutz der Einzelnen, der Gruppen, Institutionen und Körperschaften vor dem staatlichen Zugriff war nach den Erfahrungen im Dritten Reich so zur Selbstverständlichkeit geworden, dass man nachträglich daran zweifeln kann, ob damals nicht des Guten zu viel getan wurde. Etwa die Universitätsverfassungen wurden damals in der Verfassung der Bundesrepublik in Hinsicht auf die Gefährdung durch den Staat konzipiert. Man glaubte, dass man die Freiheit der Universitäten, die Freiheit der Wissenschaft dadurch schon gesichert habe, dass man den Staat heraushielt. Inzwischen hat sich in den letzten 15 Jahren herausgestellt, dass die Freiheit auch von einer ganz anderen Seite, die Freiheit der Wissenschaft von einer ganz anderen Seite gefährdet werden kann als durch den Zugriff des Staates. Es gab also eben eine starke Neigung zur Begrenzung der Politik quer durch die Bevölkerung, quer durch die Parteien und insbesondere des Staates. Die Überzeugung, dass es politikfreie Räume und vorpolitische Mächte gäbe, die in ihrer Eigenheit und in ihrem Eigenwillen zu respektieren seien. Diese Einstellung entsprang den eben gemachten Erfahrungen, die man hinter sich lassen, gegen die man sich absichern wollte, und sie ließ sich auch am Erbe der Religion und Kultur festmachen. Trotz programmatischer Verschiedenheiten hätte damals keine Partei auf den Vorsatz kommen können, in die Grundvorstellungen von der Person, von der Familie, von Erziehung, Bildung und Wissenschaft über einen gewissen Punkt hinaus einzugreifen. Der Gedanke des Sozialstaates beschränkte sich damals noch auf die Leistung der nötigen Voraussetzungen zur Ermöglichung der Selbstgestaltung dieser Kräfte und Bereiche. Jedenfalls griff die staatliche Daseinsgestaltung im gesellschaftlichen Raum noch nicht nach dem Ziel, Menschen das richtige Bewusstsein beizubringen. Überhaupt wurde die Demokratie vordringlich als eine zu sichernde und angesichts von Problemen auszufüllende Ordnung nicht als ein programmatischer Auftrag verstanden, der immer vollkommener zu verwirklichen sei. Selbst die SPD, die auf gewissen demokratischen Fortschritten bestand, war damals noch nicht der Auffassung, dass die Demokratie ein durch ständige Demokratisierungen endlos und planmäßig vermehrbares Gut sei, das der Staat den Bürgern schulde und das diese von ihm verlangen dürften und sollten. Diese Anerkennung vorpolitischer Freiheitsräume, die durch entsprechende Grundrechte abgesichert werden sollten, verband sich aber mit der weiteren Überzeugung, dass dort nicht nur das Belieben der Einzelnen oder Interessengruppen schalten sollte, vielmehr an gewisse sittliche und humane, dass man dort an gewisse sittliche und humane Werte gebunden sei. Eine breite Rückbesinnung auf die personalen Werte der Ehe und Familie, auf das Erbe der christlichen und humanen europäischen Überlieferung war im Gange und man kann es damals noch in den heute noch in den damaligen Zeitschriften, in den Universitäten und quer durch die Parteien verfolgen, ganz zu schweigen von den Kirchen. Es fand seine Bestätigung im täglichen Leben in der Tatsache, dass inmitten des Chaos der Nachkriegszeit, den Wanderungen und Vertreibungen von 12 Millionen Menschen, den auseinandergerissenen oder unvollständigen Familien und Ehen, keine Verwahrlosung eintrat. Blickt man von heute zurück, so wird klar, dass diese Vorstellung von vorpolitischen Zonen, die nicht bloß durch Grundrechte gegen den Staat geschützt werden sollen, sondern selbst natürliche Eigengesetze haben und deshalb nicht einfach mit dem Belieben des oder der Einzelnen gleichgesetzt werden dürfen, das Entscheidende war, der Grundlagen der Stabilität der Bundesrepublik. Denn den Kommunismus will die Bevölkerung heute so wenig wie den Wirtschaftsliberalismus. Die nationale Frage scheint sowieso überholt. Die Regeln der Verfassung werden von den politischen Parteien respektiert. Der wirtschaftliche und soziale Erfolg der Bundesrepublik ist sichtbar. Ihre handfesten Probleme sind eher kleiner als anderswo. Die entscheidenden Änderungen liegen in der Änderung der Vorstellungen von der Freiheit. Genauer in der Zurückschneidung dieser Freiheit auf das Belieben des allein durch seine Vernunft gebundenen Einzelnen. Wenn Sie mir noch 10 Minuten geben, ich muss hier ein wenig ausholen, um die Sache abrunden und in der Tiefe Ihres geschichtlichen Hintergrundes darstellen zu können, und komme dann mit einem kurzen Abschluss auf die gegenwärtige Situation. Ich muss hier etwas ausholen, um die Grundsätze und Hintergründe ans Licht zu bringen. Die Aufklärung teilte sich, als sie mit der Französischen Revolution praktisch wurde, in 2 Ströme. Den auf Rechtsstaat, Menschenrechte und wirtschaftliche Freiheit bestehenden Liberalismus und den auf die Identitätsherstellung der realen Demokratie pochenden Sozialismus. Beide waren den abstrakten Ideen der Aufklärung entsprungen. Beide gingen vom Einzelnen und seiner Vernunft aus. Beide identifizierten die Wissenschaft mit der Wahrheit. Beide führten einen stetigen Kampf gegen alles, was sich nicht aus der allgemeinen, an die Wissenschaft angehängten Vernunft belegen ließ. Beide setzten das Belieben des Einzelnen in diesen Grenzen frei. Beide versprachen den ständigen Fortschritt zum endlichen Glück. Und beide boten universalistische Konzepte an, also Konzepte von Gesellschaft, Staat, Politik, die überall im gleichen Sinne zu verwirklichen seien. Universalistische Konzepte, also eine überall und immer gültige, richtige und mögliche Ordnung, die man dann auf Kuba und in Chile und auf Tahiti und in Südafrika und am Nordpol und bei den Eskimos und wo immer im ganz gleichen Sinne so durchsetzen kann, denn das ist die richtige Ordnung, les sociétés de pensée. Ausgegliedert und auf die Anklagebank der Reaktion des Konservativismus oder des Traditionalismus gesetzt wurden von diesen beiden feindlichen Brüdern, alle Kräfte, welche den Menschen in nicht rational erzeugte und rational erzeugbare Ordnungen stellten, also zum einen vor allem die Kirche und die Religion, soweit sie über den rein persönlichen Glauben hinausgingen, aber auch die regionalen, landsmannschaftlichen, ständischen oder sonstigen Herkommen und Gesittungen. Allerdings macht der moderne Staat im 19. Jahrhundert eine Ausnahme, die nationale Kultur. Die nationale Kultur, die weitgehend über die Parteien hinweg eine Legitimitätsbasis und einen Halt für das Belieben abgab. Im 19. Jahrhundert. Auf diese Weise konnten gewisse Bestände der europäischen Überlieferung damals aufgegangen in nationale Kulturen erhalten werden, obschon sie den universalistischen Konzepten des Liberalismus wie des Sozialismus im Prinzip widersprachen. Es ist kein Zufall, ich möchte das mit aller Entschiedenheit sagen, und ich wünschte, die Historiker würden das einmal klarstellen, es ist kein Zufall, sondern folgerichtige Konsequenz gewesen, dass sich der säkulare Staat in einer Nationalkultur manifestierte, in der das Handeln jenseits der politischen und geistigen Streitigkeiten der Société de Pensée zum Schluss einen Halt fand. Woran hat die seit der Französischen Revolution zerrissene französische Nation im 19. Jahrhundert Halt gefunden? An der nationalen Kultur, nicht an den Société de Pensée. Die Auflösung aller Herkommensbestände, die auf diese Weise noch in die Staaten des 19. Jahrhunderts eingegangen waren, hat sich auf 2 Wegen vollzogen. Der eine ist die mit der Komplexität und Mobilität der modernen Gesellschaft verbundene Herauslösung aus gegebenen sozialen Ordnungen und Zugehörigkeiten, also die Einebnung der regionalen, ständischen, konfessionellen Unterschiede, die Abtragung von Dorf und Nachbarschaft. Diese Vorgänge haben in den letzten Jahrzehnten eine gewaltige Beschleunigung erfahren, durch das Tempo der Verstädterung, den Zugriff der Technik und des Vorsorgestaates, aber vor allem durch zwei neue Tatsachen, nämlich einmal die Massenmedien und Freizeitkultur und zum anderen durch die sich abzeichnende Einebnung der Nationalkulturen. Fraglos befindet sich unsere Welt in einer tiefgreifenden Verwandlung ihrer Gesellungsformen. Am auffälligsten sind für das normale Auge natürlich die Vorgänge auf den untersten Stufen von Ehe, Familie, Dorf, Nachbarschaft. Sie kennen die Dekomposition. Weniger beachtet ist noch die Tatsache, dass vor unseren Augen auch diejenige Großform auszurinnen beginnt, welche bislang die neuzeitliche Geschichte getragen und geprägt hat, eben die Nation. In der allgemeinen Beweglichkeit und Ubiquität des Lebens, in der Überschiebung durch internationale Kulturorganisationen und Kulturinstitutionen, durch entsprechende Kulturerscheinungen und Kulturbewegungen des Austausches, verlieren die Nationen zusehends ihre kulturelle Immunität. Das gilt für die einen stärker, für die anderen weniger. Es ist eine allgemeine europäische Tatsache. Die Voraussetzungen für eine soziale Identität innerhalb der Staaten schwinden damit. Und damit gewinnt einerseits die universalistische Auffassung der Aufklärung an Boden. Man ist reiner Mensch, abstraktes Gattungswesen und darf sich deshalb nur an universellen Merkmalen festhalten, an Menschenrechten, Vernunft, Wissenschaft und natürlich an den universalistischen Ideologien, Sozialismus und dergleichen. Da das in Praxis zur eigenen Lebensführung, das taucht, um auf den Platz zu gehen und anderen Programme vorzusetzen, was kann man damit machen? Ja? Zur eigenen Lebensführung langt es nie. Und weil es zur eigenen Lebensführung in Praxis nicht genügt, da muss man sich denn heute um künstliche soziale Identitäten bemühen, man muss sie erfinden. Denn nichts anderes, meine Damen und Herren, steckt doch hinter den Tatsachen der Wiedererweckung von Regionalismen, die seit 500, 600 Jahren nicht existiert haben. Denken Sie an Okzitanien, denken Sie an die anderen neuen Regionalismusbewegungen, denken Sie an die Bewegung der Kommunen, der Minoritäten, den Feminismus und die Homosexualität und alles, was da sonst ist. Das sind Versuche in Praxis, soziale Identitäten aufzubauen, nachdem sie aufgrund sozialer Verschiebungen ausgeronnen sind und zum Schluss vor unseren Augen auch die Nationen in ihrer kulturellen Immunität auszurinnen beginnen. Das ist der eine Vorgang, reine Weg, das Herauslösen aus sozialen Ordnungen. Der andere Weg, ihre nachhaltige Wirkung, nämlich Antrieb und Legitimierung, zieht diese soziale Atomisierung aber erst aus der Verschränkung mit einem geistigen, kulturellen Vorgang, nämlich der immer weiter fortlaufenden Aufklärung, die stets neue Reste von Unfreiheiten und Gegebenheiten aufspürt, welche durch rationale Einrichtung ersetzt werden sollen, um den Menschen durch Reformen immer freier zu machen. Diesen Prozess sind in einer Versprechens- und Erfüllungsdemokratie, in der wir hier alle leben, keine Grenzen gesetzt, weil natürlich im Rahmen der reinen Menschenrechte der faktische Wille der Majorität als Recht gilt. Darüber hinaus gibt es keinen Appell. Was die Majorität will, das ist das Recht. Der Staat langt gerade zum Erfüllungsgehilfen der Erfüllungsparteien aus. Der eigentliche Motor dieser Entwicklung aber ist die Wissenschaft, genauer deren Umsetzung im Bildungs- und Kulturbetrieb mit der wachsenden Gewalt der neuen Massenmedien und Erziehungsinstitutionen. Die Kulturrevolution, die hinter uns liegt, aber mit deren Ergebnis wir nun leben müssen, hängt unverkennbar mit dem kometenhaften Aufstieg vor allem der Sozialwissenschaften und deren sofortiger Verbreitung im gesamten Bildungswesen und in der öffentlichen Meinung zusammen. Denn im Spiegel der Sozialwissenschaften, da verfremdet sich die gelebte Wirklichkeit zur schlechten Tatsächlichkeit, in der man nicht selbst sinnvoll mithandelt, sondern am Faden sozialer Gesetze gezogen wird. Alle inneren Bestände und Orientierungen des menschlichen Zusammenlebens sinken damit zu mechanischen Tatsächlichkeiten herab, Verfremdung, mit denen man dann nur noch eins tun kann, sie ändern. Wobei jede Änderung dann wieder bloß zur reinen Tatsächlichkeit und Gegebenheit wird, die wieder zu ändern ist. Es ist ein ewiger Kampf um die Herstellung der völlig künstlichen Wirklichkeit, die sich nur noch der Schöpfung durch die Vernunft verdankt. Es ist die restlos geplante Gesellschaft aus dem Freiheitsverlangen der Société de Pensée, in der der Mensch sich als sein eigenes Geschöpf erzeugen möchte. Die völlige Freistellung des Beliebens der Einzelnen und die Hinterfragbarkeit jeder Einrichtung mobilisieren immer neue Begehren und Reformen, für die sich der Staat zur Verfügung stellen muss, weil er selbst keine Stellung mehr beziehen kann und darf und als neutraler Dienstleistungsbetrieb organisiert wird. Auf diese Weise haben die Société de Pensée, welche die Aufklärung ersann, und in die sich dann Liberalismus und Sozialismus teilten, immer neue Felder der Betätigung gefunden und finden immer weitere. Herr Repken, es fehlen eigentlich noch zwei Punkte, die kann ich vielleicht in der Diskussion bringen, ich darf sie nur andeuten. Ich wollte von dieser Zwischenschaltung aus zurückblenden, um zu klar zu machen, um zu sagen, von hier aus erst fällt das richtige Licht auf die Grundlagen der Stabilität der damaligen Bundesrepublik. Erst von hier aus kann man verstehen, was damals der Grundkonsens war. Und erst von hier aus kann man auch verstehen, welche Grenzen damals in jedem Grundkonzept denn auch Adenauers gelegen haben. Ich darf die beiden Punkte in der Hoffnung, dass ich in der Diskussion noch dies oder jenes bringen kann, vertagen, um im Moment nicht länger zu sprechen. Vielen Dank, ich weiß noch nicht, sollen wir es gleich machen oder sollen wir nach der Pause mit dem Versuch, das kurz italienisch zusammenzufassen? Io direi che cominciamo subito, perché certamente facciamo non pochi punti resteranno poco chiari, così poi nell'intervallo potete chiedere o a me o direttamente a Tempo per avere ulteriori spiegazioni che poi possono rendere più facile la discussione. Dunque, la Repubblica Federale, dice lui, è una delle democrazie più stabili fino ad oggi, grazie anche a successi economici e sicurezza sociale. Però le partecipazioni sia politica sia sociale non sono sufficienti per creare o per rendere una società stabile e duratura perché altrimenti uno Stato stabile sarebbe possibile soltanto quando ci sono successi economici. Come si crea poi una stabilità quando partecipazione politica e economica non sono sufficienti? Per creare stabilità si vogliono dei valori portanti, che per esempio possono essere spiegate in una Costituzione. E certo, quella tedesca è equilibrata tra centralismo e federalismo. E questa Costituzione ha avuto effetti stabilizzanti e ha reso più facile una politica che sapeva guadagnarsi la fiducia, il consenso dei cittadini e mobilizzare le loro attività politica e sociale. Però oltre la Costituzione c'è quell'elemento che vitalizza la Costituzione, proprio quello è proprio un catalogo di valori fondamentali, di concezioni comuni. La maggioranza pare è ancora oggi contenta della Repubblica Federale. Lo Stato funziona, forse meglio che molti altri stati in Europa e nel mondo, però si vede dall'altra parte che quel consenso sui valori fondamentali sul quale era basato la stabilità dell'epoca di Adenauer non è più così solida come prima. C'è anche tanta sfiducia, ci sono dubbi e ci sono tentativi di cambiare anche in modo radicale oggi. E come lui diceva all'inizio, che l'ho omesso di tradurre, quel catalogo di valori fondamentali di 30 anni fa viene visto qui nella prospettiva che si apre oggi dalla realtà in gran parte cambiata della società tedesca oggi, di 79. Perciò proprio quando si vedono questi cambiamenti, queste sfiducie, questi dubbi, bisogna domandarsi ancora più esattamente quali erano le basi di quella stabilità dell'epoca Adenauer e quali erano i consensi fondamentali. E qui bisogna dire che la Repubblica Federale è nata all'improvviso, da un momento all'altro, senza una preparazione fatta sia dai strati inferiori, senza una partecipazione che saliva dal sotto e senza anche che si facevano dei processi di pensiero politico lunghi, perché è nato, come sapete tutto, in un momento di distruzione universale, di decomposizione sociale, in un momento in cui 12 milioni di profughi lasciavano una parte della Germania e dovevano cercarsi una patria nelle altre parti. Le necessità del giorno erano l'unica cosa alla quale si interessava in quegli anni il tedesco medio. Il dialogo culturale non esisteva più, tutti i valori erano stati screditati, mancavano le tradizioni valide dopo l'abisso in cui tutta la Germania era caduta con la fine di Hitler. Esistevano in un primo tempo soltanto dei limiti, delle frontiere comuni. La stragrande maggioranza dei tedeschi non voleva ripetere l'esperienza nazista. Mai più Hitler, si diceva allora in tutte le parti e in tutti i gruppi politici. Ugualmente la stragrande maggioranza non voleva accettare il sistema comunista. C'erano soltanto queste due delimitazioni, contro nazismo e contro comunismo. ma entro questi limiti quasi tutto era possibile, ma niente era chiaramente concepibile. Ancora, cioè fra 45 e 48, non si sapeva dunque quale assetto culturale, etico, spirituale avrebbe avuto lo Stato nuovo che nasceva secondo la volontà dei vincitori. Qui, osserva Ten Boek, uno dei grandi meriti del pensiero dell'azione politica di allora era la fondazione di un grande partito interclassista Volkspartei. Con ciò furono create le possibilità a delle maggioranze chiare e a delle alternative nette in politica. Questo non era ovvio in quel periodo, perché la fondazione di questo Volkspartei era un fatto tutto nuovo nella storia politica della Germania. Perché mentre da una parte c'erano due partiti, la socialdemocrazia e il partito liberale, che potevano richiamarsi ad un certo potenziale elettorale. La socialdemocrazia piuttosto con i sindacati, e il partito liberale piuttosto con la media borghesia, compresi alcuni ambienti intellettuali. Cioè, questi partiti potevano risalire a delle proprie tradizioni, mentre la Democrazia Cristiana era come Volkspartei un partito tutto nuovo che doveva da un lato superare le tradizioni soltanto cattoliche del centro e dall'altro lato offrire una specie di patria politica a tutti quei cittadini che non potevano ritrovarsi o nella concezione socialista oppure nella concezione liberale della FDP. In un popolo senza orientamenti politici, in un popolo disorientato proprio a causa dell'abisso in cui era caduto e a causa delle conoscenze dei crimini del nazismo, conoscenza che era diventata viva soltanto in Crimea. Un fatto importante in questa situazione di vuoto e di abisso era il credito morale di cui godevano le chiese, tutte due, anche perché avevano assunto un atteggiamento paragonabile durante il periodo nazista. Perciò si cercava un riavvicinamento alle tradizioni cristiane. Le chiese erano intatte come organizzazioni e le chiese godevano anche della fiducia dei vincitori e in questa situazione si creava una mentalità di cui lui citava un testo, uno dei primi documenti della Democrazia Cristiana che stava per fondarsi sul livello regionale, in cui si diceva nel 1946: noi tutti siamo convinti che soltanto una politica orientata alla fede potrà far rinascere la patria. Nonostante tutte le diverse tradizioni politiche che esistevano nel mondo protestante e nel mondo cattolico e che creavano non poche difficoltà, Adenauer è riuscito a creare questo partito interconfessionale e interclassista. Lui ha resistito alle tentazioni di rifondare il centro cattolico e ha creato con la sua politica di Marktwirtschaft e poi con la sua politica dei redditi e delle pensioni un netto e chiaro limite, una frontiera al socialismo. Come scrisse allora Barthes in uno dei scritti programmativi del partito, bisogna unificare le forze cristiane contro il marxismo. E in certi programmi elettorali della prima epoca si diceva proprio Cristo contro Marx. Cioè un chiaro no ad ogni forma di collettivismo e di marxismo. E come poi scrive Adenauer nei suoi ricordi, la tendenza di fondare il partito piuttosto su idee che su interessi, anche se questi ultimi dovevano essere rispettati. Però il tentativo di ritornare a dei fondamenti etici contro ogni specie di pensieri materialistici, siano di tipo liberale o siano di tipo socialista. Rientrare in una tradizione umanistica cristiana e cercare di creare un rinnovamento proprio orientandosi a queste tradizioni. Perciò la netta volontà di Adenauer di non fare mai una grande coalizione per non nascondere le grandi differenze ideologiche che c'erano, perché bisogna rendersi conto che questa politica allora era soprattutto rivolta contro la socialdemocrazia. Il comunismo non era un pericolo per altro, perché la gente non lo voleva, però la socialdemocrazia era una forza abbastanza forte, restava ancora vicina ai pensieri marxisti, legata ai pensieri marxisti, ed era allo stesso tempo una forza nazionale che si era inserita nella tradizione dell'idea di Stato tedesco, il quale, al contrario dell'individualismo dell'Europa occidentale, aveva sempre puntato sulla solidarietà che lo Stato deve realizzare anche con gli strati più poveri, più bisognosi della popolazione. Cioè la socialdemocrazia, partito marxista, partito nazionale e partito di solidarietà. Questi tre lati, un nemico molto pericoloso della democrazia cristiana. E qui lui ricordava anche che proprio questa specie di pensiero di Stato tedesco, in cui si uniscono idea di nazione e idea di solidarietà, che questa idea aveva avuto una sua, forse la più importante esplicazione nelle leggi sociali bismarckiane, che avevano realizzato un certo tipo tedesco di democrazia, e che i successi di Hitler sono spiegabili soltanto in quanto lui sapeva, in quanto lui aveva saputo sfruttare questa tradizione e questa mentalità. Anche il partito di Hitler non pretendeva di essere soltanto nazionale, ma sociale, tedesco, cioè, e partito di operai, di lavoratori, nazionale. Se i tedeschi nel 1945 avessero dovuto scegliere soltanto tra liberalismo e socialismo, molto probabilmente avrebbe vinto il socialismo. Il merito della democrazia cristiana è stato questo, di rigettare quel socialismo, ma di garantire allo stesso tempo quella solidarietà nazionale di cui la gente sentiva il bisogno. Perciò la SPD restava Per più di un decennio nel ghetto del solo partito degli operai, dal quale poi ha creduto di dover uscire col programma di Godesberg per diventare anche lui Volkspartei. Si vede che così il modello creato da Adenauer con la sua CDU ha condizionato non solo il proprio partito, ma anche l'atteggiamento dell'altro partito, così che poi siamo arrivati a quel pratico bipartitismo di cui parlavamo. Molto precaria era allora, nel 1945, anche la questione della nazione. Oggi non si parla più, o quasi non si parla, di unità della nazione, però allora il bisogno di riunificare la nazione era sentito da tutti. Nessuno voleva accettare la divisione e anche la Repubblica Federale fu perciò concepita solo come uno stato provvisorio, transitorio verso l'unità nazionale. E si creava questo stato provvisorio soltanto nel momento in cui si vedeva che l'unità sarebbe da realizzare soltanto con un sistema comunista. Perciò le lunghe discussioni in cui anche Adenauer fu accusato di separatismo, in cui però soprattutto lui fece prevalere la tesi che la libertà fosse più importante dell'unità nazionale. Ma da punto di vista er sagte, Freiheit vor kommunistischer Einheit. Ja, da die Einheit nur vor kommunistischer Vorzeichen. Siccome la unità nazionale sembrava di poter essere realizzata soltanto sotto l'insegna comunista, allora si diceva che è più importante consolidare la libertà nella parte non comunista che sperare in una riunificazione. Però, qui si pone la domanda, quale libertà? La libertà di chi e come è concepita questa libertà? E qui poi lui ha sottolineato, con varie frasi e unterstreichungen, che questa libertà era fondata nella visione di Adenauer su dei principi parapolitici oppure metapolitici, che cioè le concezioni cristiane, umanistiche, sui diritti dell'uomo singolo, su il matrimonio, sulla famiglia, sul diritto dei genitori di far educare i loro figli secondo la propria credenza, che sono stati questi i problemi sui quali si è discusso tanto e nei quali ovviamente la CDU si avvicinava a certe concezioni della tradizione cristiana e ecclesiastica, così che Schumacher, il grande nemico di Adenauer, non solo nella questione nazionale, poteva asserire una volta che in quella situazione la Chiesa era diventata la quinta potenza di occupazione. Si vede dove c'erano le linee della discussione fra l'una e l'altra concezione. La concezione di quelle tradizioni umanistiche e cristiane che voleva garantire degli ambienti liberi da ingerenza statale, che volevano limitare la potenza dello Stato, forse anche in misura eccessiva a causa delle esperienze fatte con lo Stato nazista. Un esempio, le costituzioni delle università furono rinnovate per poter garantire il massimo di libertà da ogni ingerenza statale. Oggi, aggiunge, vediamo che da 15 anni queste libertà sono state minacciate non dallo Stato, ma da tutte altre forze. Però allora si pensava alla potenza, all'onnipotenza dello Stato che si voleva limitare ad ogni costo. Sie volevano proprio garantire questi vorpolitische Räume, questi ambienti, settori metapolitici, vasti settori nei quali lo Stato non deve ingerire. Nessuno credeva di dover educare gli uomini ad una giusta coscienza di sé e del mondo, però si voleva lasciare al singolo il suo modo di vivere. La democrazia non fu ancora intesa come un bene che si può sempre più aumentare per una democratizzazione dopo l'altra. Se si vede proprio da oggi quella situazione, bisogna sottolineare che proprio quella concezione dei ambienti liberi dallo Stato erano gli elementi più importanti di quella concezione che ha creato la originaria stabilità della Repubblica Federale, perché lo Stato funziona anche oggi. Però nonostante questo la situazione è tutto cambiata, è cambiata perché quelle concezioni su quei valori immutabili non esiste più. Queste concezioni sono state sacrificate ad un'altra concezione della società del benessere che cerca di fare ogni cosa che il singolo cittadino desidera. E qui poi lui ha fatto una lunga allargato di molto questo argomento dicendo che l'illuminismo europeo ha generato due grandi idee, liberalismo e socialismo, che con tutti i contrasti che stanno tra di loro hanno formato le società del pensée che si orientavano ai universalismi culturali e spirituali, in cui nell'ambito del rispettivo universalismo deve essere realizzato tutto quello che il singolo desidera. Questi universalismi formano un ordine da applicare ovunque e sempre, ordine giusto da applicare ovunque e sempre, un ordine che cerca di emarginare, di superare tutte le forze tradizionali e le norme non ancora democratizzate, cioè tradizioni umanistiche, ecclesiastiche, religiose, eccetera. Solo, diceva, la cultura nazionale che si è creata nell'Ottocento ha potuto garantire anche nell'ambiente del socialismo e del liberalismo una certa continuità, una identità sociale. Però noi viviamo il momento storico in cui anche questa cultura nazionale sta perdendo la loro forza. E poi lui finisce osservando che noi viviamo un cambiamento radicale e profondo di tutte le forme di vita sociale. Non vale più niente la famiglia, il paese, la regione, lo Stato, e adesso stiamo per perdere anche la nazione. Anche le nazioni stanno perdendo la loro immunità e la loro identità sociale. E da lì si allargano quelle concezioni universalistiche del socialismo e di un certo liberalismo, e poi si creano nuove identificazioni artificiali nelle minoranze, sia quelle regionali, linguistiche, come nel femminismo, nell'omosessualità. Cioè, vediamo che si fanno dei tentativi di crearsi nuove immunità sociali. e poi un processo di atomizzare sempre più il mondo sociale che si collega con sempre nuovi tentativi di ulteriori processi di illuminismo che cerca di far vedere limiti che sono ancora rimasti e dai quali gli uomini devono essere emancipati. Perciò siamo arrivati ad una democrazia delle premesse, delle promesse, che promette tutto a tutti e che cerca di realizzare tutto quello che spera ciascuno. Lo Stato non è più una forza autonoma, però la sua funzione si limita a corrispondere a questi desideri della gente. Una vera rivoluzione culturale causata dalle scienze, soprattutto dalle scienze sociali, che ha degradato la realtà vissuta in una mera, wie sagt man, verschlechterte Tatsache. Das kann man nicht übersetzen. No. Che ha degradato la le fate brutte. Sì, che vede in quel che esiste realmente nel mondo soltanto dei relitti di mondi superati che devono essere riformati, e perciò si comincia una lotta perpetua per creare delle nuove realtà artificiali, delle realtà in cui il mondo crea sé sempre come la propria creatura, la creazione e poi anche la realizzazione di sempre nuovi desideri, aspirazioni, e proprio questa è la prospettiva nella quale va vista quella stabilità orientata a dei valori metapolitici che è caratteristica del periodo arnoldiano. Se posso fare delle domande che ho tempo schon eben am Ausgang gestellt werden, und auf die ja wohl auch noch eingehen will, im Sinne unseres Vergleiches, wenn man sich überhaupt klar macht, dass also auf diesem Abismus des Zweiten Weltkrieges in verschiedenen europäischen Ländern diese Neugründungen der demokratischen Parteien hervorgegangen sind, die in gewisser Weise, wie wir ja gestern gehört haben, versuchen, katholische Tradition und Risorgimento-Tradition, also auch ein Teil liberaler Tradition, zu verbinden. Muss man da nicht vielleicht sagen, dass nach einer fast 100-jährigen Entwicklung, die nur in Richtung auf die Emanzipation verläuft, die sogenannte Emanzipation, dass eben das Novum dieser Parteigründungen darin bestanden hat, dass in Deutschland, Italien, Frankreich und einigen anderen Ländern versucht hat, diesen Prozess einer allmählichen Entleerung von Traditionen zu stoppen. Dass darin die europäische Bedeutung, vielleicht sogar die welthistorische Bedeutung dieser christlich-demokratischen Parteien liegt. Ich glaube, dann müsste man aber noch eines hinzufügen, dass der Versuch gemacht wird, stimme ich Ihnen völlig zu, von der immer wieder vom Individuum ausgehenden Emanzipation wegzukommen und nicht zunächst das Individuum als theoretisch-philosophisches Problem mit Lösungen, die die Politik dann überführen muss, zu sehen, sondern vorhandene Vergesellschaftungen, soziale Realitäten zu sehen und dieses Ablocken der Emanzipation ist nicht zugleich ein Verzicht auf Veränderungen, auf soziale Veränderungen. Insofern machen die christlich-demokratischen Parteien auf dem Kontinent, das gilt für die CDU, das gilt auch für die Benelux-Länder, sie holen etwas nach, was die konservative Partei in England auch im 19. Jahrhundert gewesen ist. Denn die englische konservative Partei ist ja keine Partei gewesen, die gegen soziale Veränderungen und soziale Reformen sich gesperrt hat. Im Gegenteil. Nicht? Fabrikgesetzgebung, Wahlrechtsreform in England wurden ja von den Konservativen gerade in ihrem Widerstand gegen die Liberalen und gegen die Industrialisierung durchgesetzt. Auch Bismarck hat ja das allgemeine Wahlrecht als ein Kampfmittel gegen die Liberalen, gegen den Liberalismus in die Verfassung von des Norddeutschen Bundes und dann des Bismarckischen Kaiserreiches hineingebracht. Ich glaube, dass man diese beiden Dinge durchaus sehen könnte. Also ich habe die Frage von Herrn Dill nur noch etwas erweitert und vielleicht wollen Sie dazu noch. Ja, wenn ich gleich etwas sagen soll, versuche ich mich kurz zu fassen. Ich kann das nachher noch tiefer ausführen. Ich hatte ja noch zwei Punkte, mit denen ich eigentlich meinen Vortrag abrunden sollte. Erlauben Sie mir zuerst etwas ganz Grundsätzliches zu sagen. Sie haben England reingebracht. Da möchte ich eine grundsätzliche Bemerkung machen, im Sinne meines Vortrags. Man kann die politischen Lagen und Fragen der Gegenwart innerhalb der westlichen Welt nicht verstehen, ohne die Teilung der Aufklärung zu sehen. Es gehört zu den Mythen, die uns die heutigen Heroen der neuen Aufklärung immer vorsetzen, zu den Geschichtsklitterungen und historischen Lügen, als es habe nur eine Aufklärung gegeben. Und dann zieht man eine gerade Linie von der französischen Aufklärung, dann läuft das vor allem über Marx bis zu den neuen Helden der Aufklärung. Tatsache ist, dass die Aufklärung sich sehr früh, oder ich will so sagen, dass sie in verschiedenen Kulturbereichen anders lief. Die englisch-amerikanische Aufklärung ist nicht den Weg der französischen Aufklärung und der sich daran anschließenden Société de Pensée gegangen. Obschon sie nachträglich damit ins Gedränge kommt. Die angelsächsischen Länder gingen von den vorfindlichen Gruppen als Selbstverständlichkeiten aus. Damit kommen sie jetzt auch in Bedrängung. Die Société de Pensée holen sie einen noch anderen Weg, haben die deutsche Aufklärung. Aus dem Grunde, Herr Röpken, habe ich gewissermaßen eine ganze englische Frage mal rausgehalten. Ja, die wollen wir auch hier nicht zum Gegenstand der Diskussion machen. Jetzt aber zu der Frage selbst. Ich würde es auch so sehen. Dann scheint mir aber nur sofort die Frage sich anzuschließen und auf die Frage sollte mein Referat eigentlich rauslaufen. Wie steht es denn mit der Möglichkeit, gerade dieses Grundgedankens, der in der Bundesrepublik, der für die Bundesrepublik, so wie ich versucht habe es vorzutragen, damals die Grundlage abgegeben hat, wenn ich das nochmal in zwei Sätzen andeuten darf. Diese Grundauffassung, für die die CDU damals einstand, von zu schützenden Bereichen, die ihre eigenen Gesetze haben, vor politischen Bereichen, die hat damals über die CDU hinausgewirkt. Die politischen Entscheidungen Adenauers, die näheren Programme der CDU, die waren natürlich fraglich, wir wissen das. Das kann auch in der Politik nicht anders sein. Und es stände ja ganz hoffnungslos um jede Demokratie, wenn sie nur dann gesichert wäre, mit einer Mehrheitspartei, was weiß ich, von 90%. Wir wissen sofort, da kann irgendwas nicht stimmen. Aber das war eine Auffassung, das habe ich versucht darzustellen, die damals quer durch die Parteien, quer durch die Konfessionen lief, sich in den Erfahrungen des deutschen Volkes einen natürlichen Widerhall fand. Die CDU gab dem Ausdruck. Und mit dieser Auffassung, auf dieser Auffassung im vorsozialen Raum, da lagen eigentlich die Grundlagen. Denn bei dieser Auffassung ist es unmöglich, die Politik ständig zu überfordern. Schön, vor dem Hintergrund aber nur, um auf die Gegenwart zu kommen, stellt sich ja gleich die Frage, A, inwieweit vertreten diese christlich-demokratischen Parteien selbst noch dieses Programm? Da bin ich sehr zweifelhaft. Ich habe vielmehr den Eindruck, dass sie ja auch längst auf die Programme der sozialen Erfüllungspolitologie und der Erfüllungsdemokratie eingeschränkt sind. Sozusagen, wir können das bloß noch ein bisschen besser als die Sozialdemokraten. Das ist der eine Teil meiner Frage und dann vor allem der grundsätzlichere Teil. Worauf soll sich denn heutzutage dieser Gedanke, dass es vorsoziale Bestände gibt, die durch politische Theorie nicht angetastet werden können, gründen? Dazu gehört ja doch ein gewisses sich Verlassen von Menschen auf diese und jene Art von Herkommen. Nichts, als ob das Herkommen als solches immer festgeschrieben werden müsste, das ist eine andere Frage. Geschichte wandelt sich sowieso. Aber es gehört dazu doch eine gewisse Selbstverständlichkeit. Ja, so lebt man, das ist richtig. Ich kann in gewissem Sinne einen Teil des Kernes meines Vortrags auch mal so formulieren. Es gibt keine Legitimität in einem politischen Gemeinwesen, ohne dass Menschen jenseits der Strittigkeit politischer Entscheidungen im Einzelnen, die sind immer strittig, was sollen wir mit Atomenergie machen? Wie sollen wir jene Gesetze machen? Natürlich strittig. Es gibt keine Legitimität eines Gemeinwesens, wenn in dem Gemeinwesen die Menschen nicht das Gefühl haben, so und so lebt man richtig. Worauf wollen Sie das heute noch gründen? Schon Adenauer konnte ja für dieses Gefühl, die CDU hätte ja, darüber war sich Adenauer auch nach kurzer Zeit im Klaren, ja keine Chance gehabt, auch nur Mehrheitspartei zu werden, was sie ja kurzfristig war, oder eine solche Bedeutung zu erlangen, wenn sich die Partei tatsächlich beschränkt hätte auf das Reservoir gläubiger Christen. Die Säkularisation ist gelaufen. Auch Adenauer setzte natürlich von vornherein und dann hieß es ja christlich-europäisches Erbe. Und darin waren alle jene Einschüsse, welche die nationalen Kulturen teils gemeinsam auf europäischer Basis, teils dann je einzeln spezifisch entwickelt hatten, mit eingeschlossen. Die Überzeugung, eine Überzeugung, die man auch Menschen ansinnen konnte, die persönlich nicht christlich gläubig waren. Ja, ohne diese Tradition kann man nicht leben. Es gibt gewisse Weise, richtig zu leben. Die Sitten und dieses und jenes wechseln, da kann man sich nicht auf was Bestimmtes festschreiben, aber es liegt in der Tradition dieser europäischen Kultur eine Legitimation und die kann man mir nicht hinterfragen. Wenn das fehlt, meine Behauptung, gegen alle heutige Politologie, Politikwissenschaft und auch gegen die Überlegungen der meisten Parteien, man könne Legitimität herstellen durch immer mehr Gesetze, durch immer mehr wirtschaftliche Prosperität, durch soziale, politische Mitbeteiligung. Das Fass ist ohne Boden. Das Fass ist ohne Boden und irgendwo kommt jeder Mensch zum Schluss darauf. Und wozu und warum? Keiner kommt an dieser Frage, wie lebe ich richtig, vorbei. Und das ist eine Frage, die ja in einer Tradition erstmal auch gar nicht philosophisch gestellt wird, sondern man weiß das in gewissen Grenzen. Ja, das ist richtig und das ist falsch. Und wo Menschen das nicht mehr wissen, kann es keine politische Legitimität mehr geben. Da laufen die Société de Pensée endlos. Da kann man nur noch vom Einzelnen her denken, da ist alles hinterfragbar. Da muss diesen Begehren immer weiter nachgegeben werden. Da muss der Staat alle sozialen Dienste dafür einrichten. Und von heute auf morgen heißt es immer, ja, aber das kriegt er und dann ist ja doch. Und die Legitimität stellt sich natürlich nicht ein. Wo wollen Sie das denn heute festmachen? In der säkularen Situation, die Kirchen sind heutzutage nicht mehr so stark wie 45, kein Wort zu verlieren. Die Frage des Glaubens ist höchst kritisch, Sie alle wissen es. Die Nationalkulturen sind ausgeronnen. Wir haben die Diktatur, erlauben Sie, dass ich das so kaltblütig sage, die viel radikaler ist als früher jede politische Diktatur, oder die alten obrigkeitlichen Regimes. Denn die neue Diktatur, die kann den Menschen im Gehirn erzeugen, und das tut sie auch. Das totale Erziehungswesen, das totale Mediensystem, die ständige Berieselung mit Ideen. Von 3, 4 Jahren ab sind die Kinder doch da schon drin. Wo sollen die sich festhalten? Wo? Das heißt, entschuldigen Sie, ich setze noch gerade 2 Sätze hinzu, dann habe ich das abgeschlossen. Das heißt, ich sehe gar nicht, wie man aus dieser Lage herauskommen kann. Außer man fände auf europäischer Basis noch eine gewisse Reihe von Traditionen und Überzeugungen, wo man einfach sagen könnte, so und nicht anders. Und das kann mir keiner hinterfragen. Keine Theorie gibt es. Es ist nur eine Andeutung, aber ich möchte im Moment nicht länger reden. Also es sind Herkommen und nicht nur Valor. È un termine tecnico della filosofia del 22-30 anni fa che dice non solo domandare ma dietro la domanda è un'altra domanda. Questo permanente dialettica di sempre domandare sul metodo del domandare e non so come si può tradurre, ma questo è per il suo pensiero è fondamentale, che sono fatti reali, sociali, non tradizioni, valori, ma senza sistema. E se tutti che fanno gli uomini, come vivono gli uomini, deve essere ha bisogno di qualche argomentazione, di qualche fondamentazione filosofica, teologica, eccetera, non sono più quelle realtà sociali. Problematizzare in continuazione. Sì, problematizzare in continuazione. Problematizzare in continuazione. Questo è bene. Quindi, ma è molto pesante. Jetzt Herr Dr. van Schewig e poi Corvini. Lei, Matico. Ich muss sagen, dass ich auch in Bezug auf die Grundthese. Herr van Schewig, würden Sie etwas lauter und langsamer sprechen? Ja. Ich muss sagen, dass ich in Bezug auf die Grundthese, dass es nämlich in den westdeutschen Besatzungszonen nach 45 beziehungsweise im Gebiet der Bundesrepublik unter den demokratischen politischen Parteien einen Grundkonsens gegeben habe, der sich darauf bezog, dass es Wertvorstellungen und Eigengesetzlichkeiten geben sollte, die aus dem politischen Bereich, aber auch aus der Entscheidungsgewalt des Einzelnen ausgegrenzt sein sollte, dass es diesen Grundkonsens gegeben hat. Waren nicht die Auseinandersetzungen zwischen der CDU und der SPD, beziehungsweise um Personen zu nennen, zwischen Adenauer und Schumacher deshalb mit so viel Kraft und so viel zum Teil auch Erbitterung geführt worden, weil dahinter, hinter diesen Auseinandersetzungen, grundsätzlich andere Wert-, Menschen- und Gesellschaftsbilder standen? Und ist dieses Bild des Konsenses nicht erst im Verlauf der 50er, Anfang 60er Jahre entstanden, wo die unterschiedlichen Wertvorstellungen aus der Politik mehr und mehr ausgegrenzt worden sind, im Sinne eines leichten Kompromisses, einer Ermöglichung einer mehr opportunistischen Politik, ein Prozess, der seinerzeit natürlich damals von der politischen Mode geprägt worden ist, weil es die Politik so unendlich viel leichter macht. Den Sie allerdings zutreffend angeschrieben haben. Darf ich ganz kurz antworten? Zuerst mal würde ich sagen, es ist ja gewissermaßen eine Frage des Zeitpunkts und der Einzelnen. Ja, es ist ja in gewissem Sinne eine Frage des Zeitpunkts und der Einzelheiten und ich muss den großen Zügen malen. Die Auseinandersetzungen zwischen Schumacher und Adenauer, die ja ziemlich bald begannen hinter der allgemeinen Antifa-Front, der zuerst mal da war, die darf man allerdings nicht auf die Bevölkerung übertragen. So leidenschaftlich der Kampf zwischen Adenauer und Schumacher, gerade ja in der Frage Elternrecht etwa, Erziehungsrecht der Eltern, Eherecht und so weiter geführt wurde, muss man, glaube ich, hinzusetzen, dass das die Bevölkerung in dem Sinne nicht erschüttert hat. Die hielt sich ja davon frei. Das waren damals noch keine politisierbaren Fragen. Und durchgesetzt hat sich ja eben. Und das dann als Konsensus, die, grob gesprochen, die Auffassung Adenauers, als das deutsche Volk überhaupt wieder zur Besinnung kam, und da haben Sie völlig recht, das geschah erst später. Das hat sich alles erst langsam ergeben, das war nicht ein Konzept Adenauers, sondern aus dem Zusammenspiel von Bevölkerung, Angebot politischer Parteien, kam die deutsche Bevölkerung schließlich zu einem gewissen, man kann sagen, mit biedermeierlichen Einschüssen, meinetwegen, aber doch zu einem Konsens, ja, das ist der Raum. Und da gelten die und die Dinge. Also ich glaube, da ist kein so fundamentaler Unterschied zwischen uns. Wenn ich da gerade nochmal nachgreifen darf, da bin ich nach wie vor anderer Meinung. Also die Fragen Elternrecht, Schule, Abtreibung, die haben die Bevölkerung doch wesentlich mehr beschäftigt, als sie wohl jetzt annehmen. Wenn ich nur daran erinnern darf, dass zum Beispiel bei der Auseinandersetzung ums Grundgesetz das, was die Bevölkerung elementar zuerst interessiert hat, Auseinandersetzung ums Grundgesetz haben wir zunächst keine breiteren Kreise in der Bevölkerung gezogen, aber das, was die Bevölkerung zunächst breit interessiert hat, waren doch gerade die Fragen Stellung der Kirche, Elternrecht, Abtreibung. Das waren doch die Dinge, die, weil man sich der unterschiedlichen gesellschaftlichen Konzeptionen bewusst war, auch von den Kirchen ganz breit vorgetragen worden sind, und zwar von beiden Kirchen. Und waren nicht die Grundrechte, die man schließlich im Grundgesetz fixiert hatte, häufig Kompromisse, was wir nicht zuletzt heute entdecken, was kann man nicht alles aus dem Elternrecht machen? Das Elternrecht, was in der Verfassung steht, erlaubt offensichtlich auch solche Dinge wie das Jugendpflegschaftsgesetz, wie es jetzt in Deutschland in der Diskussion sind, Dinge, die man 1949, als das Grundgesetz verabschiedet hat, von der CDU jedenfalls niemals erwartet hätte. Also schwer darauf zu antworten. Einmal habe ich das Gefühl, ich gebe jetzt im Moment nur Eindrücke ganz kurz wieder, um nicht zu lang zu reden, dass Sie manches doch zu sehr aus dem Gesichtswinkel der rheinischen damaligen Verhältnisse betrachten. Dass die Fragen auf die gesamte Bundesrepublik teils etwas anders lagen. Aber es sind ja nicht nur diese Einzelfragen, die sich da zuspitzten am Elternrecht. Ich meine, damals hätte selbst die SPD bei Bewilligung ihrer Konzeption damit nicht allzu viel angefangen, im Unterschied von dem, was damit heute angestellt werden kann. In diesem Sinne, das hatte ich auch versucht einzubauen, schwenkten die Parteien, jedenfalls auch die SPD und auch die FDP, damals auf einen Bestand von Werten praktisch ein, selbst wenn ihre grundsätzlichen Konzepte anderer Natur waren. Wenn was vielleicht, wir würden uns sonst in Einzelheiten verlieren, und ich bin auch nicht sicher, dass ich das jetzt alles so einfach rauskramen kann. Wir können es dann privat vielleicht noch besprechen. Ich möchte aber, dass von dem Grundkonsens und von der Möglichkeit des Grundkonsens an einem Beispiel nur sagen. Es war 1949 und 1950 relativ leicht, ein Schulbuch zu schreiben, das sowohl in einem sozialdemokratisch wie in einem christdemokratisch regierten Land genehmigt wurde. Das ist heute nicht mehr der Fall. In Nordrhein-Westfalen ist Politik für sechste Jahrgangsstufe Pflichtfach. Es gibt nicht ein einziges genehmigtes Schulbuch, in dem auch nur die Verfassungsvorschriften der nordrhein-westfälischen Landesverfassung Leitvorstellungen sind. Aber das nur am Rande. Schönes Beispiel. Schönes Beispiel. Herr Kossi. Ja, das ist der Grundkonsens bestand darin, dass alle Gruppen sich über gewisse Dinge, die zum Beispiel in Geschichtsbüchern stehen müssen, so einig waren, dass man noch von dieser Einigkeit her, es gab noch mehr eine deutsche Geschichte, als es das heute gibt, oder das, was man mit der deutschen Geschichte macht. Schulbücher enthalten ja nicht die Geschichte, sondern das, was man mit der Geschichte macht. Bitte schön, Herr Corsini. Sì, se procedo telegraficamente, non per mancanza di riguardo verso il relatore, ma per riguardo verso l'ora e verso tutti. E volevo dire che mi sono segnato alcuni spunti, la relazione del resto è stata ricchissima, alcuni spunti che ci consentono di fare anche un po' il paragone con quelle che erano le situazioni vero, italiane. Non entro, questo lo dico in premessa, nella questione della valutazione della eredità dell'illuminismo, vero, dell'eredità di che siano gli eredi dell'illuminismo, le singole dottrine, eccetera, anche perché su questo problema, beh, innanzitutto ci porterebbe fuori dal piano strettamente storico e poi insomma le controversie anche in sede di storia della filosofia sono estremamente notevoli e estremamente vive, basta pensare alla dialettica dell'illuminismo dell'Adorno e alla distruzione della ragione di Lukács, va bene, vero, perché il problema lì è stato effettivamente posto in un modo così apertamente contraddittorio che oggi sarebbe impossibile insomma addentrarsi in questa questione. Mi pare di aver colto, se ho capito bene, vero, perché non è stato fatto cenno nella traduzione sempre ottima del collega Lille, che il relatore ha anche, almeno a meno, ha accennato al tema riguardante la presenza delle truppe di occupazione. È vero? Ha fatto cenno, vero? Ora questa situazione è completamente diversa e di questo non abbiamo ancora discusso, dell'influenza che ha avuto sulla rifondazione della democrazia. Qui in Italia, entro il 31 dicembre del 1945, sono state restituite all'amministrazione italiana tutte le province, comprese anche le province settentrionali, per esempio Trentino e Alto Adige, sono state passate proprio il 1 gennaio del 1946 all'amministrazione italiana. Il problema delle truppe d'occupazione ha avuto da noi dei riflessi sul piano economico, evidentemente, ha avuto anche qualche aspetto contro il quale per esempio si è ribellato il Croce nel momento in cui in Senato parlava contro la ratifica del trattato di pace, perché il primo e il secondo anno abbiamo avuto un po' l'impressione che gli alleati volessero riammaestrarci e rieducarci alla democrazia, ma credo che per noi in Italia la situazione è stata abbastanza leggera. Non so quanto questo invece abbia pesato nella situazione tedesca. No, volevo forse meglio che occupo i miei punti, va bene, vero? E ancora una volta si è sentito parlare della dinamica rente, con un peso politico che qui per esempio in Italia l'istituzione molto posteriore e tardiva della scala mobile non ha avuto. Vero, non ha avuto da noi l'introduzione della scala mobile un significato politico così essenziale e popolare come mi pare di aver sentito dalle relazioni anche precedenti. Mi viene fatto di domandare, ecco questa è una domanda, quanto abbia giocato in Germania, quale influenza abbia avuto in Germania. La spaccatura dell'unità nazionale, questa è stata accennata dal relatore, e sicuramente è stata pesantissima la spartizione della Germania in due parti, mentre da noi, anche il relatore l'ha accennato, c'è stato il fatto di Trieste, ma ha avuto un peso molto minore, evidentemente, di quello che è stato vero nella Germania. Ma quel Christus oder Marx, che era proprio un'insegna sotto la quale si è mosso l'avanzata del movimento cattolico, era determinato soltanto da un'influenza religiosa o in questo giocava anche la convinzione mantenuta da molti secoli che la Germania era il baluardo naturale e doveroso nei confronti dell'Europa verso l'avanzata del mondo orientale, del mondo slavo? che questo è stato una delle impostazioni anche nel periodo pre-1945. E allora l'opposizione al comunismo potrebbe essere interpretata come un'opposizione ideologica, come un'opposizione di sistemi economici, ma anche come un proseguimento di questa barriera, di questo argine, di questa diga che la Germania era storicamente chiamata a fare nei confronti dell'avanzata del mondo orientale. E mi pare che, è vero, ho ancora due punti soltanto, ecco, qui da noi per esempio non c'è stata neppure dall'inizio la fissazione di questi due limiti estremi dell'azione politica intermedia, i due limiti detti dal relatore, mai più Hitler, ma neppure il comunismo. Vorrei dire che forse un poco c'è stato mai più il fascismo, ma non c'era l'altro limite, vero? Mai più il fascismo, e un poco anche piuttosto sfumata, insomma, fatta eccezione per i primi mesi del dopoguerra, mentre invece mancava l'altro limite, non il comunismo, che è anche una posizione diversa proprio di fronte alla quale si è trovato anche l'azione, vero, di De Gasperi, vero, vero. Sono anch'io convinto che se ero in Italia, come è stato detto, in Germania, la scelta fosse stata posta soltanto liberalismo o socialismo, anche in Italia il liberalismo si sarebbe trovato, sicuramente perdente. E di qui il ruolo comune che hanno giocato nella scena politica e adesso storica e la Democrazia Cristiana in Italia e la CDU in Germania per dare una via d'uscita a questa alternativa. Credito morale delle chiese, e ho finito. E l'ho detto questa mattina, gran parte dei consensi alla politica di De Gasperi è venuta attraverso i canali religiosi e ecclesiastici. Ma non so quanto in Germania, qui da noi però credo che abbia giocato più positivamente il credito morale del clero periferico, delle campagne, dei parroci, dei curati e anche degli ordinari, vero, diocesani, più che un rifarsi direttamente al vertice della Chiesa romana. La polemica contro il comportamento della Santa Sede e del Vaticano nei confronti del periodo precedente è uscita, per dir la verità, posteriormente in sede storiografica è uscita posteriormente, però qui ha influito il grosso credito morale della Chiesa. È stato esercitato, questo è il mio parere, ma forse è un oggetto di discussione per altri interventi, è stato esercitato più dal clero periferico che dalla gerarchia centrale della Santa Sede e del Vaticano. Ecco, queste erano alcune cose che credevo di dover aggiungere. Grazie. Per... Wir können die Frage Kommunismus, wenn wir nicht fertig werden, auch morgen früh noch einmal im Zusammenhang mit dem Buchstab diskutieren, aber Sie können jetzt schon darauf eingehen. Bitte schön. Ja, sehr viel von Herrn Kollegen Corsini gesagt worden und ich möchte nicht auf alles eingehen, bin mir auch bei einigen Punkten nicht ganz sicher, wie es im Zusammenhang gemeint war und ob ich in meinen Bemerkungen, bei denen ich einiges auslassen werde, überhaupt auf die wesentlichen Punkte, um die es Ihnen ging, zu sprechen komme. Ich kann sehr vielen, was Sie gesagt haben, zustimmen. Was den Kommunismus angeht, so muss man, teils in meinem Vortrag, teils durch Kollegen Röttgen ja auch schon rausgekommen, doch einfach so einfache Tatsachen hinzunehmen wie: Großteil der deutschen Bevölkerung hatte Russland, das Arbeiterparadies, aus eigener Anschauung gekannt und erlebt. Ein paar Jahre vorher. Wie es dort aussah, das wusste man ganz genau. So wollte man nicht leben. Und das Beispiel der sowjetischen Besatzungszone und wie es dort beim Einmarsch zugegangen war, das wusste jeder aus seiner Familie. Welche Verwandten oder Bekannten umgebracht worden waren und unter welcher Knute die Bevölkerung lebte. Es kommen diese Unmittelbarkeiten hinzu zu dem, was Herr Corsini gesagt hat. Es gab, um auf die Frage der Besatzung und der Teilung Deutschlands zu kommen, die natürlich eine enorme Bedeutung hatte. Ich habe ja selbst das versucht klarzumachen, indem ich gesagt habe, dass diese Lage nicht etwa mit bloßen Gebietsabtretungen wie im Fall Italien, Fraglichkeit, Triest, Internationalisierung verbunden war, sondern bis an die Wurzeln ging. Da sind wir also, glaube ich, im Grunde gerade einer Meinung, dass das Verhältnis zu den Besatzungsmächten sehr verschieden war, sehen Sie aus der Tatsache, dass es in den westlichen Besatzungszonen bei allen verschiedenartigen Urteilen über amerikanische, englische und französische Besatzung, es hat nicht einen Fall von Widerstand, den man ja doch so sehr befürchtet hatte. Die berühmte Werwolf-Bewegung. Die Amerikaner haben sich ein Jahr lang nicht fassen können. Denn sie hatten in ihrem Hauptquartier, ich weiß es selbst sehr genau, sie waren darauf vorbereitet, dass bei Einzug der amerikanischen Truppen eine ständige deutsche Partisanenbewegung, der sogenannte Werwolf, zumindest die Jugend. Ja. Die Amerikaner haben es ein Jahr lang nicht glauben wollen. Die waren immer darauf vorbereitet, aber morgen muss es doch losgehen. Nichts geschah. Die Amerikaner erließen ein Fraternisierungsverbot, aber die Deutschen fraternisierten. Lebten hinter Stacheldraht. Nicht? Ja, sicher. Es gab ein unmittelbares Verhältnis, so, ich will damit nur allgemein andeuten, dass wiederum mit der Tatsache des Besetztseins, der Occupazione, die Lage auch nicht erfasst ist. Das hatte zwei Seiten. In dem Sinne haben sich die Deutschen auch wieder nicht okkupiert gefühlt von den Westmächten, sondern das war auch ihr Stück Schutz. Das war auch ihr Stück Sicherheit. So haben sie von Anfang an doch auch empfunden. Ich möchte gerade nur noch auf einen Punkt eingehen. Vielleicht kann Herr Röttgen mir sonst sagen, wenn ich etwas ganz Wesentliches vergessen habe, soweit ich das aus meinen Notizen hier. Ein wenig anderer, verschiedene Auffassungen scheinen wir im Punkt Illuminisme, Aufklärung und dessen Nachwirkung zu sein. Ich halte die Aufklärung für die entscheidende Geburtsstelle der modernen Welt. Der Vorgang der Säkularisierung hat dort eingesetzt. Wie gesagt, der Illuminismus hat viele Schattierungen, vor allem in nationalen Kulturen, angenommen. Ich bin mir darüber im Klaren. Es gibt ja auch zeitliche Unterschiede. Wie spät kam etwa das Stück Freimaurerbewegung und nach Italien? Wie spät? Entwickelte sich dort auch anders. Es gab ja teilweise auch in Deutschland eine Mischung von Liberalismus und konservativen Vorstellungen. Aber wenn man auf die großen Linien schaut, was waren denn die großen Bewegungen des 19. Jahrhunderts? Da, wo sich die Aufklärung wirklich umsetzte, die drei großen Bewegungen des 19. Jahrhunderts, was war es denn? Es war doch entweder der Sozialismus, der heutzutage eine Weltmacht ist, und es war zum anderen der extreme, der orthodoxe Liberalismus, dort, wo er nicht die Zwischenkompromisse mit Überlieferungen einging. Das, was sich also vor allem dann in Amerika oder in England, in Manchester tun. Freie Entfaltung der Person im wirtschaftlichen Bereich, zugleich mit ständiger Aufklärung im geistigen Bereich. Scientismus und Liberalismus, das war die andere Bewegung. Mit dem Glauben an diese Art von Demokratie, mit einer Missionsbewegung über die ganze Welt gegangen, genau wie der Marxismus. Erlösung der Welt zu dieser Demokratie, die aus dem Verstande kommt. Und die dritte Bewegung, die quer durchging, das waren die nationalen Befreiungs- und Vereinigungsbewegungen. Das war die Bewegung, die quer lag zu den Société de Pensée und zu den eigentlichen aus der Aufklärung inspirierten großen Bewegungen und geistigen Mächten, die sich heute die Welt teilen. Dass die nationalen Bewegungen lagen dazu quer, sie gingen hier und da diese und jene Kompromisse einmal hier und einmal dort ein. Und an den Nationalkulturen jedenfalls haben die Nationen und Völker damals noch ein Stück Beständigkeit gehabt, ehe sich das nun in einer bestimmten Weise überschlug. Also in Bezug auf Illuminismus sehe ich es anders. Das ist nicht die Historia della Filosofia, ma dei Movimenti, der großen Bewegung, die die Welt gestaltet hat. Nun, das ist gerade ein Thema, das ja in der italienischen Debatte nun schon, seit es einen Illuminismus gibt, schon seit 200 Jahren und immerzu debattiert wird, und da werden wir sicher heute Abend nicht die endgültige Lösung oder vielleicht nicht die endgültige Lösung finden. Herr Monticone, Sie hatten sich. Avrei due domande sì. molto brevi da porre al professor Tenbruck. Una riguarda il consenso e l'altra riguarda il laicismo della Germania di Adenauer. Il consenso. Vorrei chiedere quali strade ha cercato la CDU e comunque la politica di Adenauer dal maggio del 49 e fino agli anni immediatamente successivi, fino al 53-54, per creare quel consenso che nella popolazione, dice il professor Tenbruck, non esisteva rispetto al nuovo sistema. No? Se ho colto bene il senso della relazione, nella relazione si è detto chiaramente che occorreva convincere la popolazione a credere nel nuovo sistema. Ora, poiché la Germania era stata il teatro più grande di un certo tipo di creazione di consenso, cioè attraverso la propaganda del nazionalsocialismo, attraverso i mezzi di comunicazione di massa da un lato e la utilizzazione delle strutture del potere dall'altro per creare consenso, io appunto volevo domandarmi se qualcuna di queste strade non appariva chiusa al nuovo regime che si instaurava, o se viceversa, e in che misura sono state battute eventualmente altre strade per trovare, per creare questo consenso, no? E in che misura eventualmente nei mezzi di comunicazione di massa e nella utilizzazione del potere si è cercato di depurare, no? Di immunizzare da ricordi di un regime che si voleva respingere. Per quanto riguarda il laicismo, la mia domanda potrei formularla in parte dalle premesse molto chiare del professor Tenbruck su questi spazi di libertà prepolitici che la CDU come Volkspartei in qualche modo voleva utilizzare per, diciamo così, per guadagnare appoggio, la convinzione di una larga parte dell'elettorato, della popolazione tedesca. Ora, poiché questi spazi prepolitici si riferiscono ad alcuni principi generali, la difesa della persona, l'idea della famiglia, i diritti dell'educazione, che nella concezione cattolica, no, di Adenauer erano molto legati appunto a un principio cattolico, chiesastico, no? Della tradizione della Chiesa, no? Mi domando se si possa parlare per Adenauer in questo campo degli spazi di libertà prepolitici di un laicismo, se questo laicismo è esistito e perché questo elemento potrebbe essere utile anche per un confronto con un certo tipo di rapporto tra il laicismo di De Gasperi, che alcuni contestano ma che in realtà mi pare evidente proprio su questi temi della famiglia, dell'educazione, della persona, eccetera, e l'integralismo cattolico anche di alcune parti della sinistra del Partito Cattolico tra il 48 e il 53. Grazie. Soll ich darauf oder wollen Sie? Ja, ich bin nicht ganz sicher, ob ich die beiden Punkte in ihrer genauen Spitze verstanden habe. Zunächst die erste Frage von Herrn Monticone war, da Herr Tenbruck davon ausgegangen ist, zunächst ist 1945 und auch noch 1949 die große Orientierungslosigkeit in Deutschland. Später ist der Konsens da. 52, 53, 54. Also muss dieser Konsens ja entstanden sein. Und seine Frage ist, wie ist der zustande gekommen? Im nationalsozialistischen System wurde Konsens durch Propaganda, durch Polizei, durch andere Dinge, durch Staatsmacht, Schule und so fort. Wie ist es in der Ära Adenauer? Wie hat Adenauer den Konsens bewirkt? Mit welchen Instrumenten? Wobei ich zunächst schon einmal daran erinnern möchte, es gab damals noch kein Fernsehen. Es lachen einige der Jüngeren. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie die Politik durch das Fernsehen erschwert worden ist. Ein Politiker muss heute jeden Tag in einer halben Minute mit groben Verallgemeinerungen komplizierte Probleme seinem Wählervolk so klar machen, dass er seine Loyalität behält. Das gab es damals nicht. La Germania era però il paese che in percentuale in Europa aveva il numero maggiore di apparecchi radiofonici. Radio gab es. Ich habe nur von Fernsehen gesprochen. Bitte schön. Die zweite Frage lautete, inwiefern, ja, Herr Tenbruck, das müssen Sie von der italienischen Fragestellung her sehen. Bei De Gasperi kann man von einem gewissen Sinne von einem Laicismus sprechen. Das ist in Deutschland anders. Vielleicht darf ich gleich, da, wenn Herr Tenbruck gesprochen hat, auf diesen Punkt antworten. Das lässt sich bei Adenauer nämlich relativ einfach machen, weil es die andere deutsche Tradition ist. Bitte schön. Ja. Ich glaube nicht, dass der Konsens, den ich zu erläutern versucht habe, sich erst in den Jahren 52, 53 oder so ergeben hat. Ich glaube, dass das eine Entwicklung in Stücken war, in Stockwerken. Es gab gewisse Eingrenzungen für die Legitimität eines westdeutschen Staates bereits zum Zeitpunkt der Geburt der Bundesrepublik und auch vorher. Einige Eingrenzungen sind wiederholt hier gefallen. Keinen orthodoxen Wirtschaftsliberalismus und keinen Kommunismus. Und dann gab es diese Eingrenzungen, die aus der eigenen Erfahrung der Bevölkerung im vorpolitischen Raum stammten und natürlich auch mit einer Distanzierung gegenüber der Politik einhergingen. Dieses Leben darf nicht politisch überfremdet werden. Man hat damals viel darüber geklagt, über die politische Lethargie, auch in Adenauers Erinnerungen findet sich dieser Ausdruck, deutsche Volk muss aus einer politischen Lethargie erweckt werden. Die andere Seite war aber, dass die Bevölkerung vor Geburt der Bundesrepublik in diesem Punkt quer durch die Parteien, da konnten die Parteien nicht dran rütteln. Und jede Partei, die es anders gemacht hätte, hätte kein legitimes Staatswesen erzeugen können. Vielleicht hätte eine andere Partei es anders durchsetzen können. Das ist möglich. Das waren erstmal die Eingrenzungen. Aber Herr Kollege, Sie haben natürlich völlig recht und Sie hatten auch vorhin damit recht, darauf hinzuweisen, dass sich gewissermaßen diese anonymen, vorpolitischen Überzeugungen und Eingrenzungen, zu denen es also auch keinen politischen Apparat der Propaganda und öffentlichen Meinungsmache bedurfte, die da als Vorgegebenheiten waren, dass ich das erst umsetzen konnte in politische Formen im Lauf der Jahre. Und da kam natürlich, erst langsam kamen ja auch die ganzen Apparate einer gegliederten, vertikal, horizontal, kulturell und so weiter, gegliederten öffentlichen Meinung ins Spiel. Und das hat sich dann sicher erst in dem Sinne einer äußeren Befestigung, einer äußeren Bestätigung, ja, was wir wollen, das ist ja hier verwirklicht, das zeigt sich nun auch, festgeschrieben und hat dann natürlich zusätzliche Kräfte aus den äußeren Erfolgen dieser Republik, den wirtschaftlichen und anderen Erfolgen gezogen. Man muss das, glaube ich, in diesen Staffelungen sehen. Ja. Wir werden auf die Frage, auf Ihre erste Frage, Herr Monticone, sicher in den nächsten Tagen noch mehrfach zu sprechen kommen. Ich möchte das jetzt nicht noch etwas hinzufügen. Zum Problem Laicismo. Da Adenauer aus der Zentrumstradition kommt, der Tradition der deutschen Zentrumspartei, und außerdem auch, ja, ich brauche nur das zu sagen, und für die deutsche Zentrumspartei ist schon seit der Bismarckzeit klar, die Kirche kann den katholischen Politikern nur in kulturpolitischen Fragen grundsätzliche Orientierungen geben, wobei unter Kulturpolitik damals mehr verstanden wird als etwa heute Bildungspolitik. Auch die Frage nach dem, was heute in der sogenannten Grundwertediskussion diskutiert wird, also alle politischen Konsequenzen aus den grundlegenden anthropologischen Fragen, was ist der Mensch, was ist Recht und so fort, Menschenwürde, sind damals Teil der Kulturpolitik, aber in allen eigentlich politischen Fragen ist die Zentrumspartei schon und auch die CDU selbstverständlich unabhängig. Das große Vorbild ist, oder das große Paradigma, an dem das durchgespielt worden ist, ist in der deutschen Tradition der sogenannte Septenatsstreit von 1887, als der Papst, beziehungsweise sein Staatssekretär oder sein Unterstaatssekretär, mit Bismarck zusammen durch zwei Noten die Zentrumspartei austricksen will und des Windthorst durch ein sehr geschicktes Umdrehen gelungen ist, dem Herr zu werden. De Gasperi hat 1928 im Hochland unter Pseudonym darüber einen Aufsatz geschrieben, der in der Aufsatzsammlung von 1953 oder wann war diese, auch wieder abgedruckt ist. Also De Gasperi hat gerade diesen Septenatsstreit persönlich gut gekannt. Adenauer zu sagen, bist du ein Laizist, der Begriff des Laizismus, den gibt es in Deutschland gar nicht, beziehungsweise er meint in Deutschland etwas anders. Adenauer hat etwa sich politisch von dem Kölner Kardinal Frings, den er gut kannte, nie auch nur im Geringsten hineinreden lassen, und das wird Herr Dr. van Schewig am Freitag noch zeigen, in einigen Dingen, die für die Kirche und den deutschen Episkopat von erheblicher Bedeutung bei der Verfassung waren, hat Adenauer mit der SPD zusammen einen Kompromiss geschlossen, in dem wesentliche kirchliche Positionen nicht mehr enthalten waren, und hat diesen Kompromiss im Episkopat wieder durchgesetzt, indem er gesagt hat, mehr kann ich nicht kriegen, was wollt ihr? Das heißt also, die Situation, ich habe am Montag schon davon das angedeutet, die Unabhängigkeit der politischen Entscheidung vom Kirchlichen ist in Deutschland unvergleichlich viel größer gewesen, gerade für diejenigen, die aus der Tradition des politischen Katholizismus kommen. Herr Pommery. Ich glaube, es wäre sicherlich ein falsches Bild vom Historiker, wenn man ihn sich vorstellt, als jemand, der nur Fragen an die Vergangenheit stellt und dann wie heute, wenn auch nur Zahlen unterstellt wurde, auch noch die verkehrten Entwicklungen beschönigt. Sie können sich vielleicht vorstellen, dass es auch meine italienischen Kollegen meines Alters sehr bedrückt, gerade angesichts des Trienter Himmels, die stabilisierenden Grundwerte gehen verloren, die Nationalkulturen rinnen aus. Jetzt ist also meine Frage sozusagen an den Soziologen Tenbruck, welche Entwicklung setzen Sie dagegen? Werden die alten Grundwerte wieder aufgefrischt? Gibt es neue Grundwerte? Ich weiß, dass Sie jetzt kein Programm sozusagen abspulen können, aber ich glaube, es ist doch eine legitime Frage, mal nachzufragen, wie geht das eigentlich weiter in Ihren Vorstellungen? Sonst bleibt sozusagen noch der Suizid irgendwo, wenn ich jetzt depressiv den Tag heute abschließen. Ja, ich will versuchen, Ihnen darauf zu antworten. Da muss ich zuerst hervorheben, dass gewissermaßen die Zeitperspektive meines Vortrags anders ist. Sicher, wir alle stehen in der Situation und gewissermaßen, wenn man es aktivistisch formulieren will, was tun, ist eine unabweisbare Frage. Ich glaube aber, dass zu dieser Frage, in der man praktisch so oder so drin steht, jeder, allemal in die andere Perspektive treten muss. Und wie sieht das eigentlich langfristig, nach rückwärts gesehen und damit auch nach vorne hinaus? Wo sind die Möglichkeiten grundsätzlich? Ich bin mir also darüber im Klaren gewesen, als ich den Vortrag komponierte, dass ich mich ausdrücklich für diese langfristigen Perspektiven entschieden hatte und dass die selbstverständlich gewisse Fragen nicht beantworten und darauf nicht eingehen. Das vorneweg. Dann darf ich mit einer ganz kurzen Bemerkung, die nun auch persönlich gemeint ist, bei dem anheben, was Sie zum Schluss gesagt haben, als Sie sagten, dann bleibt ja nur der Suizid. Ja, da würde ich sagen, da ist das Übel, dann haben Sie ja nichts, woran Sie sich festhalten können. Da fängt es ja ganz genau an, nicht? Dass die Welt errettbar ist, das weiß ich nicht. Das sehe ich auch sehr dunkel, wenn ich so ins nächste Jahrhundert schaue. An die Schalmeintöne der Demokratie, die sich bis dahin festigen wird, glaube ich nicht. Mal so ganz persönlich gesprochen, sehe nicht. Die Träume der Demokratie sind im Grunde die Träume des vorigen Jahrhunderts. Und heutzutage haben wir ein ganz anderes Gebilde. Wir haben den Parteienstaat, in dem es ja nicht mal eine rechtliche Verpflichtung von Parteien gibt. Der Traum der Demokratie des vorigen Jahrhunderts, das war der Traum von Menschen, die in freier Beratschlagung ihre Dinge entscheiden. Daraus ist nichts geworden, das muss man doch mal kaltblütig sehen. Und dass die Form der Demokratie, wie wir sie heute haben, mit ihren ständig wachsenden Komplikationen, den realen Problemen, auch den ganz äußeren, gewachsen sein wird. Und im nächsten Jahrhundert noch Erfolg hat, das glaube ich allerdings nicht. Nicht als ob ich wüsste, was dann käme, das wollen wir offen lassen. Vor dem Hintergrund scheinen mir die Dinge zu liegen. Und dann lasse mich mit einer dritten Bemerkung, die so etwas in die Mitte geht, schließen. Geschichte ist unberechenbar. Wenn Sie mich fragen würden, welche Möglichkeiten, welche Reste gibt es noch, dann sind das von den Beständen her gesehen jene über die verschiedenen Kulturen und Länder der westlichen Welt noch verteilten, noch irgendwo vielleicht lebbaren, teils historischen Erinnerungen, teils auch das, was in kleinen Räumen da noch verlebendigt werden kann. Dazu gehört aber erst einmal, glaube ich, ein Verzicht auf diese ganze einebene Philosophie der Société de Pensée. Dass es in Asunción so aussehen müsste wie in Bonn und in Bonn so aussehen müsste wie in Rom und in New York. Und dass man allen die gleiche Art von Gesellschaft und Staat und Erziehung überstülpen müsste. Das Recht der Unterschiedlichkeit, das Recht der Partikularität im Rahmen von Gemeinsamkeiten, das ist ein Stück von dem, was wir brauchten. Wir haben in Deutschland, wenn ich das einfließen lassen darf, hatten wir ja da, ehe die Überschläge und Saltimortale der Nationalismen begannen, hatten wir da ja eine ganz eigene Tradition, das gehörte zu unserer Aufklärung. Sie erlauben mir die Bemerkung, man weiß das heutzutage nicht mehr, aber zur deutschen Staatsphilosophie gehörte die Überzeugung, dass alle Länder ihre Kulturen ausprägen müssen, die Anerkennung der Verschiedenheit. Wenn Sie Herder lesen, dann könnten Sie sagen, also wenn de Gaulle für sein Europa der Vaterländer ein Vorbild brauchte und ein großes philosophisches, geschichtliches Weltbild, Herder, das war die deutsche Tradition. Da gibt es gewisse Ähnlichkeiten mit Italien, wenn ich mal ins Kulturelle abschwenken darf. Deutschland war das Land, wo man Weltliteratur kannte. Von der deutschen Literatur wissen die Franzosen sehr wenig. Wir kannten die französische Literatur. Von der deutschen Literatur weiß man in der angelsächsischen Welt sehr wenig. Wir kannten die angelsächsische Literatur. Für Italien gilt sehr viel in ähnlichem Sinne. Die Vorstellung, dass die deutsche Kultur die einzige und richtige sei, gehörte nicht zur Tradition des Deutschlandbildes und des Verständnisses. Im Gegenteil, wir haben in unserer Aufklärung gegen die universalistischen Société de Pensée protestiert. Wir waren der Auffassung, dass es eine italienische Kultur geben müsse und eine französische und eine englische und eine deutsche und dass sie ihren Recht auf ihren Sonderweg hatten. In den Grenzen dessen, was gemeineuropäisch war. Davon lässt sich ein Stück durch bessere Kenntnisse der Geschichte der europäischen Völker und ihrer Kulturen. Wenn man sich im Spiegel erkennt, da gibt es etwas. Aha, das war ja richtig. Da stellen sich unmittelbare, spontane Reaktionen ein. Dagegen, wenn Sie den Schüler fragen, du kannst dich für den sozialistischen Weg entscheiden oder du kannst dich für den entscheiden und nun entscheide mal, ja, wie entscheiden Sie? Wenn Sie nicht irgendwo Vorgegebenheiten haben, dann gibt es keine Entscheidung. Und das beginnt auch in der Erziehung. Wenn Eltern und Kinder in dem Verhältnis stehen, dass die Eltern sagen, also es gibt die Alternative und die und du musst dir das überlegen, du sollst entscheiden. Erst im Zusammenleben erschließt sich ja, das lässt sich nicht rational aufdrieseln. Keine Kultur lässt sich rational aufdrieseln. Und wo dieses Recht in einer Kette von Generationen, in einer Kette von Kultur und Geschichte zu stehen, am kleinen Platz und im großen verloren, geht das nichts mehr. Der entscheidende Ansatzpunkt ist natürlich im Raum von Wissenschaft, Massenmedien und so fort. Da werden die letzten Reste unserer Kultur und das unter Tuba-Stößen und Trommelklängen und Fanfarengeschrei von geistigem Fortschritt und geistiger Befreiung zerrieben. Das ist die totale Dekulturation, denn Kultur können Sie ohne Geschichte nicht haben. Sie können dies und jenes immer in Frage stellen und das gehört zur Freiheit des Menschen, auch zur Intellektuellen. Aber man kann nicht alles ständig, jederzeit und zugleich in Frage stellen und alles nur auf die Vernunft gründen. Das ist unmöglich. Wenn wir innerhalb, da scheinen mir die entscheidenden Dinge zu liegen, die großen sozialen Atomisierungen können wir nicht aufheben. Vielleicht könnten der Staat und die Parteien ihnen mehr entgegenkommen, wenn es so viele Menschen gibt, die unter diesen Bedingungen, wie es heißt, anonymes Leben, Verstädterung und so fort, nicht leben wollen. Dann ist das ein Faktum, das man anerkennen muss. Und ich meine, die Parteien hätten denen viel mehr nachgeben können und sagen, na bitte, wenn du willst, hier. Eine gewisse Voraussetzung schaffen wir, dann kannst du da deinen Kohl züchten, ist ja recht. Solange wie du das willst, ist ja wunderschön. Aber die großen Atomisierungen, die großen Auflösungen aller menschlichen Sozialstrukturen, die können wir nicht rückgängig machen. Außer sie wollen die Bevölkerung schon rein zahlenmäßig wieder auf 1850. Der einzige Ansatzpunkt ist im Bereich, von dem ich gesagt habe, dass von dort her eigentlich die sozialen Atomisierungen ihre letzte Schärfe bekommen. Das sind jene Kulturbewegungen der rollenden Aufklärung und Verwissenschaftlichung. Der falsche Zientismus. Wenn wir da nicht wieder unterscheiden lernen zwischen dem, was die Wissenschaft im Einzelnen feststellen kann und dem, was Wirklichkeit ist, wenn wir zum Beispiel den Soziologen ihre Erfindung Gesellschaft, das ist eine soziologische Erfindung, die hat 150 Jahre Geschichte, das ist so aus deren Kopf hervorgewachsen. Das halten die Menschen heute für Wirklichkeit. In dem Sinne, wie die Soziologen darin reden. Dann kommen all die Folgen raus. Wenn wir in diesem Bereich der Kultur, wo der Mensch sich ja doch zum Schluss mit gewissen radikalen Legitimationen gründet, ohne kulturellen Legitimationen gibt es keine anderen. Da gibt es Vertröstung von heute auf morgen. Da liegen die entscheidenden Fragen. Das ist teils eine Frage an die Wissenschaft und an die einzelnen Wissenschaftler. Teils natürlich auch an diejenigen anderen Kulturmächte, die dabei im Spiel sind. Die Parteien, die Staaten, die Kirchen. Erlauben Sie mir, ich habe schon viel zu viel gesprochen, mit diesen Andeutungen, Bemerkungen, damit Sie jedenfalls heute Abend nicht zum Suizid laufen. Ja, dann müssen wir aber, glaube ich, Schluss machen. Nicht, dass über das Thema können wir durchaus morgen früh weitersprechen, aber wir wollten eigentlich immer gegen 17:30 mit der Diskussion fertig werden. Es ist jetzt 17:50. Bitte schön. Ich möchte nur eine kleine Bemerkung anfügen. Sie scheinen mir ein allzu positives Bild von der Tradition der deutschen Staatsbibliothek gezeigt zu haben. Ich würde sagen, dass in diese Tradition auch Fichte gehört, dass in diese Tradition die Idee gehört, dass am deutschen... Welcher Fichte? Bestimmte Schriften, wenn Sie wollen. Ja. Aber auch die Idee, dass ein deutschen Wesen die Welt genießen soll, die auch der, wenn Sie wollen, später Antisemitismus, das sind Elemente, die sicherlich... Aber die kommen doch nicht aus der deutschen Staatsphilosophie. Die kommen doch nicht aus der deutschen... Er hat sehr allgemeine Linie aufgezeichnet und das blieb zum Schluss ein sehr positives... Ich habe mich schon getroffen. Aber er hat doch von der Philosophie des späten 18. und des frühen 19. Jahrhunderts gesprochen. Sie sprechen vom Nationalismus des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Das ist der Unterschied. Ich habe auch nicht von der Staatsphilosophie gesprochen, sondern ich habe vom Staatsbewusstsein gesprochen, wozu die Staatsphilosophie wieder quäli. Aber vielleicht können wir über die Dinge nachher unter uns sprechen. So, darf ich dann jetzt zum Schluss des Tages noch einmal allen Beteiligten recht herzlich danken. Ich glaube, es ist gar nicht schlecht für die weiteren Tage, dass Herr Tenbruck uns einmal so nachdenklich gemacht hat. Das sind Punkte, die sicher in den nächsten Tagen auch noch unsere Diskussionen bewegen werden. Und dann können wir den heutigen Tag schließen. Morgen um 9:30 wieder, ja? Halb zehn. Um 9:30 morgen früh. Halb zehn.